Guten Abend, Genosse General. Wir haben unsere Psychoverstärker auf New York gerichtet. Nichts steht dem Endsieg der Sowjetunion jetzt noch im Wege. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Wir fangen heute mal zu dritt an, weil drei ist ja eine Glückszahl, haben wir uns gedacht. Und mal schauen, wer später noch rein stolpert. Ja. Womit fangen wir an? Mit Margaret Atwood, okay. Ja. Margaret Atwood. Mit Dingen, die die Normalitären sich ganz gern angucken. Ja, Handmaid's Tale habe ich schon öfters gehört. Also. Ja, Handmaid's Tale ist ja nur eins von vielen Büchern, die so eine dystopische Zukunft darstellen, in der eine Seite gewonnen hat und die anderen mit ihrer Ideologie unterdrückt. Ich würde jetzt sagen, das ist halt dadurch, dass in dieser Geschichte halt Frauen, die gebären können, praktisch Gegenstände sind, die an reiche Männer vermietet werden und so, ist das so ein feministisches Ding geworden, aber für mich war das, bevor ich diesen ganzen postmodernistischen Scheiß mitgekriegt habe, einfach eins von vielen dystopischen Science-Fiction-Büchern. Sie hat ja auch eine Fortsetzung angekündigt, bin mal gespannt, ob sie da so ein bisschen ihre Erfahrungen verarbeitet, wie jetzt gerade diese Geschichte. Sie hat halt in einem Fall, wo ein Mann namens Stephen Galloway, der fälschlich der Vergewaltigung beschuldet wurde, hat sie sich für Due Process, also rechtsstaatliche Behandlung von Menschen, die einer Straftat verdächtig sind, eingesetzt. Und natürlich haben ihre Fans ihr das krumm genommen, weil die möchten halt, dass wenn jemand der Vergewaltigung bezichtigt wird, der auch als schuldig gilt. Die möchten nicht, dass da so patriarchale Dinge wie Beweise oder irgendwelche, ja Due Process, also rechtsstaatlicher Ablauf, ist denen da weniger wert als die Befriedigung ihrer Rachegelüste. Und das bekommen halt auch immer wieder Leute zu spüren, die eigentlich zu großen Teilen wahrscheinlich auf der Seite dieser Leute stehen, von denen sie dann angegriffen werden dafür, dass sie einmal was sagen, was diesen Leuten nicht gefällt. Und vor allem ist es halt ein zivilisatorischer Standard, dass man halt ein ordentliches Verfahren bekommt, wenn man einer Missetat beschuldigt wird. Na, in der Nazi-Zivilisation vielleicht, Abel. Aber nicht in der Zivilisation, die kommt, wenn wir endlich alle intersektionalen Ungerechtigkeiten ausgemerzt haben. In der wird alles besser, das weißt du ja wohl selber. Hm? Ja. Sei nicht so negativistisch. Naja, aber ich hatte eine Unterhaltung mit einer Bekannten und dann meinte ich halt auch so im Gespräch, so ja, dass zum Beispiel halt die Geburtenrate, die ist in den meisten entwickelten Ländern sehr niedrig. Und dann hat die Bekannte auch angefangen, ja, aber weißt du, die Geburtenrate nachher endet so wie ein Handmaid's Tale. Und dann meinte ich so, ich dachte jetzt eher über einen Steuerfreibetrag für Familien nach, wie jetzt zwangsweise Frauen zu schwängern. Also im Gespräch ist dieses Handmaid's Tale schon, also ich habe mir tatsächlich auch das Buch geholt, ich bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ja gut, das ist ja auch ein Gespräch, weil es eine TV-Serie gibt jetzt dazu und so. Also ja. Und es passt halt gut, wenn man es so lesen will, passt das ja auch ganz toll in die heutige Welt. Aber es kommt halt drauf an, ob man das so lesen will. Und wenn ich halt von der Autorin selber Dinge höre, die halt ganz und gar nicht ins Weltbild der Leute passen, die ihr Werk halt als Bibel interpretieren sozusagen, ja, dann läuft da wohl was falsch in den Köpfen, sage ich jetzt mal. Zumal ich es dumm finde, einen Autor auf ein Buch zu reduzieren und zu sagen, ja, der muss sich jetzt den Rest seines Lebens an das halten, was in dem Buch steht, sonst ist er ein Lügner. So. Ja, also. Sehr schön gesagt. Für die kulturelle Freiheit. Neil deGrasse Tyson hat Anschuldigungen erhalten darüber, dass er Frauen belästigt hätte und dass in seiner Schulzeit mal eine Freundin unter Drogen gesetzt hätte und Sex hatte mit ihr oder kein Sex, aber sie zumindest unter Drogen gesetzt hat. Und der Science Guy, also ich bin da so... Nee, der Science Guy ist ein anderer. Stimmt. The Black Science Guy. So. ich denke mir da halt so, ja, mal gucken, was jetzt darüber dann am Ende rumkommt. Also, wenn es dann vor einen Richter kommt, was dann am Ende rauskommt. Weil, ja, es sind halt nur Beschuldigungen. Und das ist halt nicht abschließend geklärt, das kannst du halt nicht sagen. Und irgendwas aus der Schulzeit von jemandem, der, wie alt ist der, 50 Jahre oder so, 60 Jahre, der ist schon älter. Und dann mit irgendwas aus der Schulzeit ankommen, ich weiß nicht. Also ob das jetzt passiert ist oder nicht, darüber will ich mir jetzt keinen Kopf machen, aber ich, warum ist man denn dann damals nicht zur Polizei gegangen? Es war doch damals auch schon illegal. So, also ich kann einfach nur den Kopf schütteln. So, dekadenalte Anschuldigung. So, und das kommt dann in den Nachrichten. So. Ja, vor allem haben wir ja bei diesen dekadenalten Sachen oft das Ding, dass Leute zwar wie Kevin Spacey dafür verprügelt werden, dass aber die Gegendarstellung, nämlich, dass es keine juristischen Schritte gegen Spacey gab nach dieser ganzen Geschichte, dass das von den Medien halt schön unter den Teppich gekehrt und höchstens auf der letzten Seite in ganz kleinem Font irgendwie unter Vermischtes abgedruckt wird. Und wenn ich hier lese, die Frau sagt, ja, der hat mich betatscht, und dann, aber eigentlich kann man nicht sagen, dass das Betatschen halt sowas wirklich wie ein Angriff war, aber es zeigt, zu was für merkwürdigem Verhalten dieser Tyson in der Lage ist. So, hä? Wie? Hat er dich jetzt betatscht oder nicht? Und es geht auf jeden Fall so ein Foto rum, von wo, auf dem er sich halt so eine Tätowierung von einer anguckt. Also er hat wohl irgendwie eine Tätowierung von Pluto gehabt, und er ist ja einer von den Leuten, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass Pluto zum Zwergplaneten runtergestuft wurde. Und ja, unter diesem Gesichtspunkt halt eben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch dieselbe war, die jetzt hier meint, er hätte sie betatscht oder so. Aber auf jeden Fall geht das jetzt halt gerade rum. Und das ist natürlich an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Und ich meine, ich will auch eine freie Presse, und im Endeffekt, die Leute sollen schreiben und erzählen, was sie wollen. So. Aber ist das jetzt, ist das newsworthy? So, ich weiß nicht, ich kann einfach nur den Kopf schütteln. So, jemand wird beschuldigt, und da steht die Beschuldigung im Raum, und die Leute springen drauf wie nochmal was. Naja, ich meine, wenn wir das ordentlich durchziehen und die ganzen Verbrechen ordentlich katalogisieren, dann werden demnächst auch Leute vielleicht für, der hat mir mal in der dritten Klasse auf meine noch nicht vorhandenen Brüste gestarrt. Vielleicht kann man damit in Zukunft auch unbequeme Leute loswerden, wenn wir das nur weit genug ausweiten, den ganzen Blödsinn. Nee. Das habe ich einfach nur, weil ich das so lustig fand, diesen Claim unter 1 hier von Ashley Lynch. Ashley Lynch kennen wir ja auch schon aus der Gamergate-Zeit, und der Name taucht eigentlich immer auf, wenn es irgendeinen Blödsinn zu reden gibt. Eine Post-Production Sorceress, Award-winning Editor and Screenwriter. I make things and drink a lot of tea. The Shadow Queen of Pop Culture. Ja, okay. SJW is not a thing that exists, it's just an old right term meaning everyone who isn't a cruel, fragile asshole. Owning the label is allowing them to define you. Das wirft bei mir gleich mehrere Fragen auf, weil eigentlich war doch owning the label nicht allowing them to define you, sondern empowering, so keine Ahnung, diese ganzen früher mal ja verächtlich machenden Begriffe für Homosexuelle, die sie jetzt selber nutzen und sagen, boah, das zeigt, wie empowered ich bin, dass ich das Schimpfwort benutze für mich selber, so ungefähr. Und a cruel, fragile asshole, ein grausames, zerbrechliches Arschloch, frage ich mich halt auch. Also grausam und zerbrechlich, wie passt das zusammen? Ja. Also das passt eigentlich nur im Kopf von jemand zusammen, der irgendwie komplett den Überblick verloren hat. Auch alt-right, wenn du jetzt einen Haufen Linksliberale, die mit Progressiven nichts anfangen können und Zentristen und Konservative und Rechtskonservative, wenn du die alle nimmst und zusammenpackst in den Begriff alt-right, wenn die das Wort SJW verwenden, dann tust du damit eigentlich das eher normalisieren, dass Leute denken, dass alt-right Right nicht so schlimm ist, weil ja so viele Leute irgendwie dazugehören und man eher dann dorthin geht. Mhm. Also das passiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite. SJW soll eigentlich nur fanatisches Verhalten darstellen, was von Leuten, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, an den Tag gelegt wird. Das soll der Begriff umschreiben. So, es gibt ja selbst Leute, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die mit SJWs nichts anfangen können. Wo ich mir dann denke, ja, das Framing, das ist halt, du kannst doch nicht irgendwie alle in der Gesellschaft, im politischen Spektrum irgendwie in die Richtung der Alt-Right schieben. So, ich denke, Alt-Right, die Leute, die verwenden den Begriff immer so, als ob dieser Spencer den gecoint hat. Das Ding ist aber, Alt-Right war mal ein Begriff für Leute, die sich von den Neokons, von den Neokonservativen unterscheiden wollten. Das waren Konservative, die Irak-Invasion abgelehnt haben. Das war mal ursprünglich Alt-Right. Ja, aber das ist doch auch nur ein Kampfbegriff, der ganz klar dazu da ist, zu sagen, jeder, der nicht in meine Richtung rudert, ist ein Feind. Hm. Für was anderes existiert das doch nicht. Alt-Right ist doch nur der böse schwarze Mann sozusagen. Ja, wortwörtlich. Hier geht es halt um SJWs don't buy comics. Das ist ein Hashtag, wo Leute, die sich selber als SJW sehen und Comics besitzen, Fotos davon posten. Und das findet Ashley auch ganz schrecklich. Having to prove you buy comics is just gatekeeping bullshit. It's letting a harassment mob set the rules of who is allowed to belong and giving him ownership of those rules. Nee, Ashley. Wenn du keine Comics hast, dann hast du auch, bist du kein Comic-Nerd oder Comic-Leser oder wie auch immer. Und dann wäre es eigentlich angesagt, einfach die Klappe zu halten zu dem Thema, weil ich gehe ja auch nicht in eine Oper und schreie darum, dass die Leute irgendwie, ich kann nicht verstehen, was die da singen, warum singen die so komisch, warum ist die Musik so langweilig, ist doch alles scheiße hier, die Oper muss erwachsen werden oder so, sondern ich lasse den Leuten, die Spaß an Richard Wagner haben, ihren Spaß. Ganz einfach. Und genauso würde ich das auch gerne von euch Bunthaarigen sehen. Wenn ihr mit was gar nichts anfangen könnt, wie zum Beispiel Videospielen oder Comics, dann ignoriert es einfach weiter. Habt ihr den Rest eurer Zeit auch so gemacht, bevor ihr entdeckt habt, dass das irgendwie ein Hebel ist, um politischen Scheißdreck durchzusetzen in der Gesellschaft? Da weißt du einfach so eine gewisse kulturelle Gelassenheit, so jemand genießt was, es ist anders, ich kann damit leben, es muss sich nicht alles darum drehen, was mir politisch in den Kram passt, so ich, keine Ahnung, ich wünsche denen sogar, dass sie ihre Comics haben, dass irgendein Hersteller direkt für dieses Grüppchen Comics produziert, ich fände das nicht schlecht, so. Du meinst aber, Marvel, oder? Ja, aber das Problem ist, wenn du eine etablierte Firma dazu bringst, so den Kurs umzuschlagen und die so ein bisschen so kolonialisierst, das ist eher so das, wo ich sage, darauf habe ich keinen Bock. So, wenn die ein neues Studio aufmachen und nicht irgendwie etablierte Firmen sich dranhängen und die bullien, dann weißt du, ist es doch egal, aber so, nein, Alter, nein. Nur wir sehen das ja gerade wieder mit Battlefield 5, das die überschlagen sich ja schon bei EA. Es ist ein paar Tage draußen, es gibt schon Sonderangebote, es gibt kostenlose Probetickets. Also da fällt gerade wieder so eine Aktion ordentlich auf ihren Arsch, die diese Leute angeschoben haben. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Ich finde auch noch lustig hier dann, the goalposts will always, always, always move. Das kennt man von euch ja gar nicht, SJWs. We saw this in Gamergate. You could have 16mm film footage of you playing the very first Pong game and then they'd still call you fake gamer. Nothing will satisfy harassers. Ich meine, ja, erstmal zeigt ja, wenn du das erste Pong-Spiel gespielt hast, mein Stiefvater hat auch das erste, mehr oder weniger erste Pong-Spiel gespielt, damals, als wir es gekauft haben. Aber von da an hat er mit Videospielen nichts mehr zu tun gehabt. Also es kommt scheiße nochmal nicht drauf an, ob du mal irgendwann einen Comic gelesen hast, sondern es kommt drauf an, ob du Leidenschaft für Comics empfindest oder Videospiele oder was auch immer. Darum geht's, Ashley. Aber das geht euch nicht in den Kopf, weil Leidenschaft ist wahrscheinlich patriarchalisch problematisch oder irgend sowas. Ja. Ja. Bis bald, Ashley. Gehabt dich wohl, Ashley. Okay. Warte. Ist es Satire oder ist es real? Also ich denke mal, es ist real. Aber wurde das gemacht, um die Leute zu veräppeln, oder wurde das gemacht, weil man es ernst nimmt? Zu veräppeln, nee, denke ich mal. Ja. Wenn du hier unten das You've Offended a Flock of Millennials. Ah, okay. Siehst dann. Ja. Das sieht interessant aus. Determine your gender and ethnicity mit einem Kamel, einer Reisschale und einem NASCAR-Logo. Das sieht schon mal gut aus, würde ich sagen. You still haven't seen the shape of water. Hashtag sexist. Hashtag you don't know art. Und was noch? Fish need love too, okay. Also es geht offensichtlich so um Kulturgeschichten und Politikgeschichten, die du dann irgendwie auf deine Gegner spielen kannst, wahrscheinlich. Mir gefällt das. Also, ja, ich find's auch interessant. Vor allem, also die Würfel finde ich sehr lustig. Finde ich schon mal prima. Ja, das mit dem Gender bestimmen. Was war's? Ich habe die Tage von dem Steve Stuart Williams, so einem evolutionär-psychologischen Menschen, gelesen, dass 99,98% der Menschen haben eine eindeutige Gender-Identität und der Rest ist eine Minderheit und ich wünsche dieser Minderheit, dass es hier super geht, aber so dieses cis und aufdrängliche, fanatische von dieser Minderheit, die nicht mal mehr die Minderheit selber wirklich repräsentiert von der SJW, ja, ich kann es nur feiern, wenn das hier veräppelt wird. Also, ich find's klasse. Und für $25 kann man das schon mal kaufen, finde ich. Ja, sieht gut aus. Also. Ja. Oh, Fallout 76. Da hat scheinbar ein Teenager ein Kompliment bekommen, dass sein Aussehen gut ist, also das von der Spielfigur, und daraufhin hat er Freunde auf Twitter angeschrieben und ist dann diesem Spieler hinterhergelaufen und dann haben sie homophobische, ja, Sprüche abgelassen und der sozusagen der Rädelsführer, der hat dann auf Eurogamer nochmal Kommentar abgegeben, auch wenn ich die Gelegenheit erhielte, würde ich mich nicht entschuldigen. Ich habe auch nicht vor, etwas Ähnliches in naher Zukunft nochmal zu tun. Aber um es klarzustellen, ich habe das Ganze ebenfalls nicht geplant. Ich habe sie bloß gesehen und ich habe es durchgezogen. Trash-Talk von einem Highschool-Kid. Und er hat jetzt einen Bann auf Lebenszeit für Fallout 76, also für das Intellectual Property, was er gekauft hat, da darf er jetzt nicht mehr drauf. Also. den Artikel, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil da irgendwie in der Anwaltsblase, wo ich manchmal Sachen mitbekomme, auf Twitter einer das retweetet hat, der Kriminologe ist in Deutschland, und der meinte, warum das denn das NetzDG nicht auch für Videospiele gilt. Und irgendwie in dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das wird bestimmt das nächste Ding werden. So, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, und ich denke jetzt nicht, dass dieser eine Typ jetzt so viel Macht hat, der das auf Twitter gepostet hat. Aber ich denke, dass man an NetzDG innerhalb von Videospielen, dass das wahrscheinlich als Forderung in absehbarer Zukunft kommen wird, vielleicht in 2 Jahren oder so, wenn dann mal Studienarbeit drüber geschrieben worden ist, dass mal in irgendeinem Think Tank vorgestellt worden ist. Aber ich habe irgendwie so eine Vorahnung in die Richtung, dass das als nächstes kommen wird. Also, ja. Ich finde das aber auch lustig, dass die Leute, die sich über einen Spruch wie den hier so sehr aufregen können, ich habe mit dieser Homo-Scheiße nichts zu tun, soll der Typ gesagt haben, dass diese Leute kein Problem haben, zum Beispiel Homo in dem Satz gegen Boomer auszutauschen. Ja. Also die Generation meiner Eltern, die sie aus irgendeinem Grund jetzt im Internet als die neue Hass-Generation oder Hassgruppe oder was auch immer Group to Hate ausgewählt haben. Das ist aber völlig in Ordnung. Ja, aber war nicht, wenn die Leute sich ihr Geburtsdatum genauso wenig aussuchen können, wie jemand sich seine sexuelle Orientierung aussuchen kann. Ich dachte, Boomer ist ja eine Generation, aber ich dachte auch, dass Boomer generell Menschen über 30 meint, die sich eine alte Zeit zurückwünschen. Dachte ich. Ja, aber das ist doch auch wieder sehr merkwürdig. Warum bedeutet das da das und da bedeutet das dann das? Und also, und vor allem halt Boomer sind zu großen Teilen einfach nicht im Internet, weil die ja zu alt sind. Also die wirklich definierten Babyboomer. Ja. Ja, aber mir kam die Reaktion da von Bethesda aber halt auch sehr drakonisch vor. Also weißt du, ja, sperr ihn irgendwie für eine Woche oder so oder einen Monat oder 3 Tage, weiß ich nicht. Aber jemanden komplett raussperren, finde ich irgendwie kontraproduktiv. Bei League of Legends zum Beispiel, da haben sie auch versucht, mehr und mehr zu machen, damit die Community sich weniger flamed. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass wenn du dich einloggst und ein Spiel spielst und im Chat irgendwas schreibt, niemand schreibt mehr zurück. Früher hat immer jemand zurückgeschrieben, immer irgendwie was. Mittlerweile sind sie dort alle so auf den Eierschalen am Laufen, dass sich halt keiner mehr überhaupt rausnimmt, ein normales Gespräch zu führen. Und in dieselbe Richtung wird das halt ja in vielen Videospielen gehen, wenn man sich da nicht hinstellt und sagt, ja, natürlich ist der Junge jetzt nicht der Hellste gewesen in dem, was er gemacht hat. Aber Menschen sind halt nicht so helle. So, man muss ja auch den Schaden, was für einen Schaden hat er denn angerichtet, dass er einen lebenslangen Bann? Also das ist zumindest in unserem Rechtssystem, das ist natürlich was anderes als die Code of Conducts von Bethesda, aber in unserem Rechtssystem muss eine Strafe ja immer mit der Schwere der Tat korrelieren. Und das würde ich mir bei so einem Blödsinn auch wünschen. Also ich meine nicht, dass ich irgendwem wünsche, dass er Fallout 76 spielen muss, so wie ich das bisher mitgekriegt habe. So ist die Reaktion ja eh nicht so besonders, aber wenn ich das bezahlt und gekauft habe, nur um dann für einen dummen Spruch irgendwie diese 60 Euro dann los zu sein, finde ich schon doof. Ja, und vor allem, weißt du, die Leute, die ganze Zeit sagen, ja, sexuelle Belästigung und so, wenn deine Spielfigur, wenn du an den Kopf bekommst, das sieht aber süß aus. Es ist jetzt auch keine Belästigung, aber daraufhin ist das halt entstanden. Das ist doch auch nicht komplett ja, egal. Klischees in Videospielen. Anita Sarkeesian ist auf Deutschland-Tournee oder so. Auch noch ein paar andere Länder ist am Verreisen und hat Interviews geführt. Und irgendwie scheint es so, als ob Anita jetzt langsam ankommt in der deutschen Presse. So mehr also, die so. Ist auch schon ewig da. Die Frage ist nur, warum die überhaupt die noch ernst nehmen, weil ich meine, ich habe auch in Deutschland schon Leute sagen hören, so nach dem Motto, ja, Anita Sarkeesian, das ist ja auch alles nicht in Ordnung, so was die irgendwie macht. Also jetzt auch aus der SJW-Blase raus. Irgendwie von wegen, ne, dass halt die Darstellungen halt falsch sind, so teilweise. Also ich bin immer noch überrascht, dass, das war auch so ein bisschen quasi jetzt schon eine Abwehrtaktik, so nach dem Motto, ja, Anita Sarkeesian kritisieren, ja, das hat ja eh nichts mit der Sache eigentlich zu tun, weil die haben wir ja jetzt quasi schon unter den Bus geschmissen, sozusagen, ne, also da scorst du eh keine Points mit und ja, wenn ich das jetzt hier schon wieder lese, von wegen so, thematisiert und deren Folgen. Ja, welche Folgen denn? Ja, nicht nachgewiesene Folgen. Ein Witz ist ja auch, dass sie verwendet die Male Gaze Theory in ihren Videos. Das ist eine Theorie aus dem feministischen akademischen Spektrum aus den 80ern, die halt schon länger nicht mehr verwendet wird, weil es outgedated ist und theoretische Mängel aufweist. So. Und dann hat man irgendwie feministische Theorie aus den 80ern, die viele Feministinnen selber nicht gutheißen, die jetzt irgendwie in den Medien gefeiert wird und man deutet immer drauf, ja, sie löst einen Shitstorm aus. Ja, wie lang geht denn der Shitstorm? Ich meine, wann haben wir das letzte Mal über Sarkeesian geredet? Das ist auch Monate her, denke ich. Aber du weißt auch, als Frau eine Meinung über Computerspiele zu haben, habe für viele schon gereicht, sie zu hassen, sagt Bla sie. bla. Ja, sagt sie, genau. Ja, also ich weiß ganz genau, wann wir das letzte Mal über die gesprochen haben, als sie hier auf Kosten der Bundeszentrale für politische Bildung an diesem Playfestival Stimmt. teilgenommen hat. Stimmt. In der Kategorie Artist. Ja, Con Artist höchstens. In dem Video, was hier diesen Artikel begleitet, gehen sie auch am Ende darauf ein, dass manche Studios ihre Kritik umsetzen wollen. Und da muss ich auch wieder sagen, gerne macht es, guckt, ob sich's verkauft, alles egal. Aber baut euch nicht auf und moralisiert allen anderen Content, um dann den eigenen Content so hart zu schillen. So, ich will, dass es ein feministisches Videospiel gibt, was auch Erfolg hat. Ich fände das klasse, weil da muss man sich nicht die ganze Zeit diese dumme Kritik anhören. Diese, ja, Male Gay Theory, Ja, feministische die Theorien Kritik wird aus es den eh 80ern. geben, also das ist ja Okay. Quatsch. Vor allem viele große Blockbuster-Spiele strotzen immer noch so vor Sexismus. Da hilft es wenig, dass die Oberweite der berühmtesten Frau-Figur, was auch immer das ist, Lara Croft aus Tomb Raider, über die Jahre immer kleiner wurde. Was soll das auch helfen? Ich meine, Ja, das ist ja auch es. so ein altes Ding, wo sie immer wieder mit ankommen. Ich weiß noch, wie ich mich mit dieser Nina Kiel darüber gestritten habe. Die hatte ja auch irgendwie damals bei Fluter, diesem Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung, so einen dämlichen Artikel geschrieben, wo das irgendwie so danach klang, als ob das eine moralische Evolution quasi wäre, diese Figur von der Lara Croft und nicht eine rein technische, dass man halt früher überhaupt nur diese Dreiecksbrüste dann hatte, dann waren die irgendwann rund und heutzutage kann man schon einen richtigen Charakter irgendwie machen, ne, so der schon mehr nach Mensch aussieht, so, ne, und das entwickelt sich dann einfach so und da irgendwie so ein Ding draus zu machen, so nach dem Motto, als ob die Leute das geplant hätten und dann irgendwie sich so langsam jetzt irgendwie das zum Besseren verändert wegen der Moral oder so, vollkommener Humbug, aber das ist politische Bildung. Ja, ich habe aber jetzt mir ein Video über das letzte Spiel angeguckt. Das muss ja nur so triefen vor dem Kram, weil da geht es ja irgendwie darum, dass Lara ja eigentlich die Böse ist. Kolonialismus und Zerstörung von indigenen Kunstwerken und so weiter und so fort. Und dass ihr Egoismus an allem schuld ist, was den anderen Menschen in ihrem Umkreis passiert und so. Also, ja. Da geht's hin, wenn wir diesem Kram weiter folgen. Da ist jeder Charakter in Spielen nur noch gebrochen und Anti-Hero und ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte und so weiter und so fort. Also genau das Gegenteil von dem, was Unterhaltung eigentlich sonst bringen soll. Ja, das ist auch so ein Ding, bin ich drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber das ist hier so ein PDF von den Grünen. Grün at Work, grüne Regeln, das Frauenstatut. Und ja, Also Demokratie, sage ich da nur, Leute, ein Blick in die dunkle Seele der deutschen Demokratie. Also erstmal haben sie ja Quoten, das wissen wir ja sowieso schon, aber dann gibt es hier so Sachen wie Versammlungsleitung und Gremien und irgendwo hatten sie das hier auch noch mit. Ja, man muss natürlich Frauen bevorzugen bei der Einstellung, bis es mindestens 50% sind. Danach kann man es auch gerne weitermachen, stört ja nicht. Habe ich das da gerade unter 4 richtig gelesen, dass Frauen ein Veto gegen... Ja, genau, das war zum Beispiel auch schon mal gut, ja. Das ist ja wohl nicht so klar. Eine Abstimmung unter Frauen wird auf einer Bundesversammlung auf Antrag von mindestens 10 stimmberechtigten Frauen vor der regulären Abstimmung durchgeführt. Für ein Frauenvotum beim Länderrat sowieso allen anderen Gremien, bla bla bla. Die Mehrheit der Frauen einer Bundesversammlung, eines Länderrates und anderer Gremien hat ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. Eine von den Frauen abgelehnte Vorlage kann erst auf der nächsten Bundesversammlung erneut eingereicht, beziehungsweise von der Versammlung mehrheitlich an den Länderrat überwiesen werden. Naja, das ist Demokratie. Wenn du eine Muschi hast und 9 Freundinnen, kannst du jede Entwicklung in deiner Partei aufhalten. Fein. Ich finde das klasse. Endlich, wisst ihr, ist mal die Frau an Armdrücker, weißt du, die wurde immer unterdrückt und das muss man jetzt auch mal von der Botschaft erfahren, nein, Quatsch. Aber mich erinnert das jedes Mal nur an Attac. So, bei Attac war es ja auch so, dass du den Rat wählen konntest, du wurdest von deiner lokalen Gruppe auserwählt, sozusagen auf die Bundesversammlung zu gehen und dann konntest du den Rat wählen, das ist das höchste Gremium innerhalb der NGO und es war dann so, dass du, wenn du dich als Frau aufgestellt hast und dich selber gewählt hast, bist du reingekommen ohne Probleme, weil einfach eine Quotierung da war, 50% Frau und selbst unter diesen Bedingungen haben sich die Frauen selten darum bemüht, in ein Amt zu kommen, wo ich mir dachte, so, Leute, die Regelung hat das Ziel, die Interessen von Frauen besser zu vertreten innerhalb der Partei. Das Problem ist, wenn von Anfang an keine Interessen da sind, was vertrittst du denn dann? So, ich hätte auch gerne eine hohe qualitative, gute, grüne Politik, die ich ablehnen kann und keine, ja, aus Desinteresse verzerrte grüne Politik, die ich dann auch ablehne. Also wisst ihr, was ich meine? So, ich fände es schöner, wenn irgendwie die Gegenseite sich nicht selber so sabotieren würde. Aber ja. Redelisten werden getrennt geführt. Frauen und Männer reden abwechselnd. Ist die Redeliste der Frauen erschöpft, ist die Versammlung zu befragen, ob die Debatte fortgesetzt werden soll. Das ist wie im Kindergarten. Weißt du, wenn du ein 4-jähriges Kind fragst, was ist gerecht, sagt das Kind 50-50. Aber voll oft ist 50-50 nicht gerecht. 70% Frauen kann auch gerecht sein, wenn einfach das Interesse in dem Feld höher ist wie bei Männern. So. Ja, vor allen Dingen umgekehrt läuft das ja nicht. Ne? Also du hast ja nicht den, da steht ja nicht, ja, und wenn dann an dem Mikrofon mit den Männern keiner mehr steht, dann wird auch gefragt sozusagen. Oder wenn ja. 10 Männer der Meinung sind, dass wir jetzt nicht irgendwie den Weltfrauentag als neuen Feiertag brauchen, dann wird das aufgeschoben zur nächsten Versammlung. Nee, das gibt's auch alles nicht, ne? Und das wäre ja hardcore egalitär. Dem könnte man ja noch irgendwie, ja, zumindest ja, nachvollziehen, warum das da ist. So, aber hier ist es einfach nur so, die kauen auf ihren Füßen rum und schießen sich gleichzeitig in den Fuß. So kommt das rüber. Ja, ist ja auch dieses typische Ding so, ja, Feminismus bedeutet nicht, dass Frauen bevorzugt werden. Feminismus bedeutet Gleichberechtigung der Geschlechter. Ja, am Arsch. Total, ja. Aber ich find's schon gut, dass die Antonia da mehr Stimmrecht hat als der Toni, gell? Bäh, bäh, bäh. Google blocks gender-based pronouns from new AI tool. Ja, aber wenn ich doch eine AI haben will, die irgendwie mir mit der Welt helfen soll, dann kann ich doch nicht so Dinge wie Unterschiede zwischen Geschlechtern dieser AI vorenthalten, oder? Verstehe ich nicht. Das war von Price, das war noch nicht da. Ah, Price, ja, Price hat nochmal Bescheid gesagt, dass es wahrscheinlich 7 wird, bis er kommt. Weiß ich, vielleicht kannst du es einfach nach hinten stellen. Dann. Das war, glaube ich, auch von Price. Oh, Badstone. Oh Gott, da kriege ich ja schon jetzt einen zu fliegen. Das war von Ewe, glaube ich. Ja, ja, das ist auch, das habe ich auch gelesen. Oh mein Gott. Also es geht um eine Dominatrix, die sich darauf spezialisiert hat, weiße Männer mit ja, rechter Flügel politischer Ausrichtung sozusagen zu dominieren, und das ist eine Hauptkundschaft von ihr, und sie meinte auch, dass sie sich das gar nicht vorstellen kann, andere Gruppen zu dominieren, und es wird auch erwähnt, dass sie ein Buch dazu geschrieben hat, und echt... weiß nicht so. Ja, auf jeden Fall passiert alles. Dominatrix specializes in turning white right-wing men into socialists. Wie soll das gehen? Also diese, was da mitschwingt, ist dieses Blank Slate Denken in meinen Augen, weil es ist nicht so einfach, einen Sozialisten in einen umzuwandeln. Genauso kannst du auch aus einem Konservativen nicht einfach einen Linken machen. So, ja, ich glaube, zu der gehen irgendwelche Leute aus dem linken Lager und sagen dann so, ja, ich bin total rechts, ja, prügel mich. Ja, das könnte sein. Also. Nee, weil ich kann mir das einfach schwerlich vorstellen, weil am Ende ist es halt so, dass deine politische Einstellung größtenteils schon vor deiner Geburt halt festgelegt ist. So. Zumindest, ich glaube, du denkst da zu viel drüber nach, Ebel. Ich glaube, das ist alles viel einfacher halt. Also, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, dass die Leute da irgendwie ihre Meinung ändern. Ich denke, das ist eher so, ja, dass, also wenn es überhaupt stimmt, dann, also wenn sie meint, das wäre so, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Typen ihr da einen vom Pferd erzählen. Ja, das könnte auch sein. Also. Und ich meine, politischer Sex, ich weiß nicht. Wenn dann irgendwie ein Poster über dem Bett so von der Iron Lady, als sie noch jünger war, so ein bisschen so Frau mit Macht, so, ja? Nein, Quatsch. Aber ich fand es einfach nur ein Clickbait-Artikel, den ich jetzt mal wieder gelesen habe. Weil ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das geschillte Buch holen soll, aber mal gucken. Nee, aber hier den Übertitel finde ich auch klasse, die Pleasure Revolution. Das wird ja in dem Artikel auch besprochen, dass man halt versucht, die Gesellschaft praktisch durch so Sachen wie Sexarbeit zu ändern. Glaube ich auch, ist ein absolut Weg mit Potenzial, keine Frage. Ja. Sexueller, kulturmarxistischer Dschihad. Ich wollte gerade sagen, Gesellschaft ändern, Revolution und so. Das Bild, was ihr hier seht, wenn du etwas weiter runter scrollst, der Hauptpart ist Wiese vor dem Zaun stehen. In dem Bild meint man, dass hier, also das Bild soll halt zeichnen, was der Unterschied zwischen Gleichheit und halt, ja, Gleichheit ist. Equality and Equity. Also der Unterschied zwischen, dass du gleich startest, und der Unterschied, dass du das gleiche Ergebnis hast. Und die Rationalisierung dahinter, warum das hier Teil von White Supremacy ist, also Teil von weißer Vorherrschaft ist, dass dadurch, dass eine Person kleiner ist, wird sie geothered. Also sie ist anders, sie ist defekt, sie ist deformiert und braucht deswegen extra Hilfe. Sie braucht zwei Boxen, um oben drüber gucken zu können. Und die weiße Vorherrschaft wird durch dieses Bild, was eigentlich darstellen soll, ja, dass die Menschen mehr Gleiches Endergebnis haben sollen, was eine furchtbare politische Forderung ist, die dem Denken der Sowjetunion entspricht, aber trotzdem, so das Bild soll das illustrieren. Und aber auch innerhalb dieses Bildes ist sozusagen weißer struktureller Rassismus die Norm. Wo ich mir denke, Leute, das ist genauso wie Kaffeesatz lesen. Und warum ist das weiße? Weil das alles Schwarze sind, die da auf den Boxen stehen, oder? Nee, weil sozusagen der eine, der ist kleiner und braucht deswegen Hilfe. Und damit wird ein Bild vermittelt, dass der Kleine defekt ist. Hä? Also ich lese das eher so, dass der Kleine da ungefähr 5 Jahre alt ist, sein Bruder daneben 11 und das daneben ist der Vater. Und nein, die Kleinen wenn er klein sollen, ist, dann wächst man halt noch. Nee, der Kleine soll Schwarze repräsentieren. Und der Große, das ist dann der weiße Mann. Das ist die Logik. Der ist aber doch offensichtlich nicht weiß, der weiße Mann. Oh. Ja, aber es ist ein Großer. Der braucht keine Hilfe. Also ist er doch quasi jetzt weiß. Nicht wörtlich weiß, aber im Inneren ist er halt eben weiß. So wie Kanye West. Genau. So. Genau und, so. Und das Ding ist, wenn das da struktureller Rassismus ist, dann lebt die Person, die diesen Blog-Eintrag geschrieben hat, auf jeden Fall in einer Gesellschaft, wo Rassismus kein Problem mehr ist. Ich verstehe auch gar nicht, warum der Kleine nicht einfach sich die Lücke da durchguckt. Ist vielleicht nicht so angenehm, aber wenn ihr schon kein Geld habt, um da in die Zuschauerränge zu gehen, wo euch auch nichts im Weg ist, dann guck halt durch das Loch durch. Oder ja, mach was anderes mit deiner Freizeit. Ist ja auch interessant, dass das Loch auf dem ersten Bild so klein erscheint und auf dem zweiten so groß. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Das sieht aus, als wäre das überhaupt nicht der gleiche Abschnitt Wand, vor dem die stehen, obwohl sich ja der Ausschnitt vom Spielfeld nicht verändert hat. Ganz merkwürdige Sache. Also. Und um ehrlich zu sein, erkenne ich in dem Bild auch ein bisschen Ökomarxismus. Weil die Kisten, die wurden gebaut mit Hilfe von Bäumen. Man hat der Natur ihre Naturalien entrissen für menschliche Zwecke, zweckentfremdet. Und dann nützen diese Kisten den Menschen. Und man umverteilt für den Menschen, aber man vergisst, wie die Natur ausgebeutet wird, nur damit man ein einfaches Spiel angucken kann, was die Brot- und Spiele-Mentalität innerhalb der Gesellschaft deutlich wiedergibt. Die Menschen beuten die Natur aus und man lenkt sie damit ab, dass sie ein Baseballspiel angucken. Aber ist das nicht auch total gefährlich? Weil ich meine, wenn der jetzt wirft und dann schlägt der andere, dann fliegt der Ball doch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung von diesen drei Leuten, die hier hinter der Wand stehen. Ich sehe da kein Fangnetz, ich sehe keine Sicherheitsmaßnahmen. Also das Bild ist auf vielen Ebenen problematisch. Ja, das ist dann auch wieder der klassische Klassismus, weil die Arbeiter, die es sich nicht leisten können, die stehen dann ohne Fangnetz da und die werden dann unterdrückt von den Besserverdienenden. Das ist dann, die Proles, die werden ausgebeutet. Also, ein sehr problematisches Bild in vielerlei Hinsicht. Ja, dieser Artikel, der ist es wert, durchgelesen zu werden, weil der zwar dummes Zeug argumentiert, aber dieses dummes Zeug ist auf relativ hohem Niveau geschrieben, was es dann wiederum interessant macht, weil man die Verblendung kluger Menschen sehen kann. Jemand, der viele Anekdoten und Ideen aufzählen kann und demonstrativ viel weiß, also der Autor ist schon ein Schlauleser, aber sozusagen das Endergebnis, auf das er kommt mit den ganzen Ideen und dem Wissen, was er hat, ist halt irgendwie eine groteske Fehldarstellung. Und ich meine, Jordan Peterson, ich will ihn jetzt nicht unbedingt verteidigen, so der gibt einige Problemchen mit dem guten Herrn, aber das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, mochte ihn die Alt-Right nicht unbedingt so. Und ihm dann das vor den Latz zu knallen, dass er sozusagen einen Mystizismus verbreitet, der auch dem faschistischen innewohnt, ist schon irgendwie obskur und merkwürdig. Also ja, Mystizismus ist Peterson auch dahinter, aber er kommt ja von einer ganz anderen Ecke da dran. Also aus einer christlichen Perspektive, auch wenn er so das Christentum ein bisschen verschandelt in dem, was er macht. Aber ja, deswegen ist er halt interessant. So. Und er gibt ja den Leuten eigentlich eher einen Ausweg aus einem faschistischen Weltbild, aus einer faschistischen Weltanschauung. Und wird deswegen auch von der Alt-Right nicht so gemocht. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr einen klugen Menschen merkwürdige Dinge argumentieren sehen wollt, das ist ein guter Artikel dazu. Ich finde es auch lustig, dass sie ihm Mystizismus vorwerfen, wobei ihre Ideologie doch ständig aus irgendwelchen mystischen Dingen besteht. Sei es jetzt Gender oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Sachen, an die man glauben muss, damit sie Sinn machen. Ja, das würden die aber wahrscheinlich nicht so sehen, sondern dass das alles Wissenschaft ist, halt Soziologie und so. Ja, das hätten aber die Nazis doch auch gesagt über ihren Kram. Das ist alles genau recherchiert und so. Das war ja bei den Marxisten am Anfang auch so. Das ist alles Wissenschaft. Also. Ja, die Frau Erzieherin, haben schon... Bitte. Erzieherinnen sollen unsere Kinder betreuen, bilden und Werte vermitteln, nicht aber die politische Gesinnung der Eltern überprüfen und korrigieren. Die Broschüre enthält absurde Vorschläge. Bitte sofort einstampfen. @BMFSFJ Heiderabad. Nadine Schön. Ja, die Frau Schön haben wir ja schon öfter mal nicht so gut aussehen lassen, wenn sie im Bundestag geredet hat, aber für den Tweet hat sie meine Dankbarkeit auf jeden Fall. Es geht natürlich um die Amadeo-Antonio-Broschüre. Wie hieß die? Ene, Mene, Mu, der Nazi bist du oder so ähnlich? Ja, genau. Die Lüge von der Schnüffelfibel. Hat sich hier der Herr Niggemeier drüber hergemacht und erklärt, dass alle Leute, die sich über diese Broschüre jetzt in den letzten Tagen aufgeregt haben, interessanterweise 3 Monate, nachdem die Weltraumaffen sie besprochen haben, also kommt das jetzt in den Mainstream-Medien an. Die Trüffelschweine. Ja. und ja, also und Niggemeier sieht hier überhaupt gar keinen Grund, sich aufzuregen, weil das steht ja alles gar nicht da drin, was die Leute da rein interpretieren. In dem Fallbeispiel geht es gar nicht darum, aus den Kleidern und den Zöpfen, die das Mädchen trägt, irgendetwas zu erkennen. Es geht auch nicht um das Schnüffeln. Es geht um einen fiktiven Fall, bei dem andere Eltern sich an den Kita-Mitarbeiter wenden, weil sie wissen, dass die Eltern eines Geschwisterpaars einer rechtsextremen Kameradschaft angehören. Nein. Also, so habe ich das irgendwie... Nicht wirklich, nee. Also es geht darum, dass... In der Kita fallen 2 Geschwister auf. Da steht noch gar nichts davon, dass andere Eltern wegen Nazikameradschaften dahin gekommen sind. Ja, außerdem, es geht darum, dass die Fachstelle Gender irgendwie meint, dass irgendwie dieser Nazikram halt direkt in Verbindung steht mit irgendwelchen Geschlechterrollenzuordnungen und Ausleben des Gleichen, was man da aus mehreren von diesen Beispielen raussieht. Weil das ist nämlich das Prisma, durch das die gucken. Ja gut, aber dass Leute, die ihre Kinder zu Männlein und Weiblein erziehen, Nazis sind, das ist ja heutzutage eigentlich Allgemeinwissen. Ne? Das ist ja nicht mehr, das wird ja nicht bestritten. Also zumindest nicht in der öffentlichen Diskussion offensichtlich. Ja, ich finde es faszinierend, dass den Leuten das jetzt schon auffällt alles, auch wenn man bedenkt, dass die Frau Familienministerin selbst das Vorwort für diesen Blödsinn geschrieben hat, also das auch gelesen hat und gesagt hat, ja, das halte ich für eine gute politische Maßnahme, um unsere Kitas besser zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie jemand bei so einem Pamphlet irgendwie nicht das Gefühl haben kann, auf dem Rückweg in die DDR zu sein. Ja, und jetzt haben wir hier halt eben auch das Ding, also ich muss nochmal sagen, also die Verteidigung ist jetzt quasi das Kindeswohl, also sowohl hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung selber als auch von der Frau Giffey, die hier dazu nochmal Stellung nimmt. und sagt, es wäre von Fachkräften aus der Praxis nachgefragt, diese Broschüre von Fachkräften, was auch immer das ist. Und ja, aber auf der anderen Seite, das mit dem Schnüffeln und so ist halt auch so ein Narrativ, den ich ein bisschen komisch finde. Also, ich meine, diese Beispiele sind halt bekloppt und so. Und man kann da auch drauf kommen, dass sie da irgendwie meinen, die Leute sollen irgendwie dafür sensibilisiert werden, welche Leute da irgendwie Nazis sind oder so. Aber keine Ahnung. Also, da dann immer wieder nur auf dieses Stasi-Schnüffeln irgendwie zu gehen, hat halt so ein bisschen den negativen Effekt, dass man da natürlich schnell dann irgendwie schnauben kann und sagen kann, so ja, das ist aber hier irgendwie ja, nicht ganz so vernünftig. Wobei da ja echt viel Müll drinsteht. Also wir haben uns das ja 1,5 Stunden lang angeguckt. Ich habe das ja auch nochmal als Ausschnitt hochgeladen gestern, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und also es ist ziemlich unterhaltsam, so, wenn man mal vergisst, dass sie das halt echt ernst meinen damit. Interessant finde ich auch, dass sie hier die Autorin des in Rede stehenden Artikels, bla bla bla, sind anerkannte Professorinnen an der Alice-Salomon-Hochschule. Was sie hier nicht schreibt, sind, dass das beide Gründungsmitglieder der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus sind. Also, Gender und Rechtsextremismus. Alter, wenn ich das schon höre, diese akademischen, möchte gern Intellektuellen, Alter, Gender und Rechtsextremismus. Ja, alles, was normal konservativ ist, hassen und so das umschreiben, dass man es nicht weiß, ob man Rechtsextreme meint oder einfach nur Konservative und dann sich hinstellen und sagen, alles fürs Kindeswohl. Ruhige Kinder, die körperlich gefordert werden, die sich an Regeln halten, sind auffällig. Ja, ein ruhiges Kind, das muss doch de defekt sein, gell? Wenn nicht alles irgendwie mangelhaft daherkommt, dann das ist natürlich furchtbar. Ich halte es nicht aus. Ja, und das ist ja auch Kinder. nicht das erste Mal, dass wir mit diesem Kram in die Ecke kommen. Das war ja auch jetzt viel im Gespräch. So, als, na, als ob das alles irgendwie realistisch wäre und so. Und aber es gab ja schon dieses Apotheken. Magazin-Ding von ein paar Monaten oder von einem Jahr oder so, wo es auch schon um Blonde mit Zöpfen irgendwie ging von dieser Fachstelle da, dass man auf die irgendwie zu achten hätte. Bei mir im Ort wohnt eine amerikanische Familie, die sind blond. Der Vater, der arbeitet in der Kaserne und die gehen auch öfters joggen und manchmal gehen sie auch morgens joggen. Das wären auch Nazis oder was? Ich weiß, ich. Oder nicht Nazis, sie haben gesagt, der völkische Familie. Ja, Ach, aber ich ich. habe auch das Gefühl, hier wird so, wenn sie ihre Kinder so erziehen, sind sie nur einen Schritt vom Rechtsradikalismus entfernt, sozusagen. Ja, also so Sport und Disziplin als Einstiegsdroge. Und das finde ich halt auch geil. Ich finde, dass wir zu wenig Disziplin in der Kindererziehung haben momentan und nicht zu viel. Ja, Ja. das Das sehe ich sehen wir ja auch genauso. daran, wie zum Beispiel halt gerade jüngere Leute staatlicher Autorität gegenüberstehen. Ja, also. Vor allem Disziplin brauchst du fürs Leben. Und der einfachste Weg, Disziplin zu lernen, ist Sport. Das siehst du am ehesten ein Ergebnis. Du kannst es direkt am Muskelumfang sehen. So, dass du, wenn du regelmäßig was machst, dass du was zurückbekommst. So, das ist der einfachste Weg, einem Menschen beizubringen, dass er im Jetzt was tun muss, damit er in der Zukunft ein besseres Ergebnis hat, ist Sport. Wenn du einfach mal merkst, so, gehst laufen, 5 Kilometer, kriegst es nicht fertig, machst das 10 Mal, kannst plötzlich 5 Kilometer ganz easy laufen, schwitzt nichts und nix. Und in einer Gesellschaft, wo alle immer dicker werden. Und wo wir es gerade von NGOs haben, die irgendwie Wein predigen, Wasser predigen und Wein saufen, haben wir hier Daniel Bax, Mitglied des Vorstands der Neuen Deutschen Medienmacher, der sich hier darüber freut, dass Hamid Abdel Samad von Facebook gesperrt worden ist für einen Text, in dem er halt den muslimischen Menschen praktisch so eine Janusköpfigkeit vorwirft, so nach dem Motto, ja, ihr lebt hier und genießt alle Freiheiten, aber gleichzeitig seid ihr nicht bereit, euch auf diese Gesellschaft einzulassen, und das ist halt falsch. Und dafür ist er gesperrt worden, und dann kommt hier jemand um die Ecke und sagt, schön, dass wenigstens Facebook klare Kriterien zu haben scheint, wo Hassrede beginnt. Und wenn man diesen dieses Facebook-Posting von Hamid Abdessamad liest, da ist keine Hassrede. Und bei manchen scheinen da die Maßstäbe etwas verrutscht zu sein. Ja, du weißt ja, wie das ist mit dem Splitter im eigenen Auge und dem Balken im Auge des anderen, Daniel Bucks. Ja, was man dazu sagen muss, auf jeden Fall ganz dringend, ist neue deutsche Medienmacher. Das ist das No-Hate-Speech-Movement in Deutschland. Ja. Also das sind Leute, die quasi mit Regierungsauftrag oder Regierungssegen hier den Leuten einen von Hate Speech erzählen, also quasi anerkannte Experten dafür. Und das ist die Art und Weise, wie die das verwenden. Und also da, spätestens da, sollte man echt Angst bekommen. Das Ding ist, wenn ein Abdelsamad zensiert wird und das innerhalb der sozialen Medien umgesetzt wird und regierungsnahe NGOs sich dafür einsetzen, dass das der Fall ist und dass das richtig und wichtig und gut so ist, dann haben wir einen Rahmen für den Diskurs innerhalb der Bevölkerung, der Kritik an, an bestimmten Gruppierungen innerhalb der Bevölkerung nicht zulässt. Wenn diese Kritik nicht artikuliert werden kann, können bestimmte Missstände nicht angesprochen werden, die sich verschlimmern werden. Und dann werden wir ähnliche Zustände wie in Frankreich haben, wo dann irgendwann mal der Ausnahmezustand verhängt wird, weil zu viele Anschläge passieren. Weil darauf läuft es in meinen Augen hinaus. Ich sage nicht, dass wir einen Bürgerkrieg bekommen, aber in meinen Augen ist es die Entwicklung in so eine Richtung hin. Da müssen noch viele, viele, viele andere Schritte passieren, damit das eintritt. Und es ist nichts verloren, und man braucht sich nicht zu arg darüber aufregen. Aber wenn dir die Entwicklung keine Angst macht, dann weiß ich nicht, ob du wirklich aufpasst. Weil das ist, ja, Seren Artis verteidigt Abdelsamad. Und an Daniel Bucks kommt an und sagt, in meinem progressiven Utopia dürfen Menschen wie ihr euch nicht äußern. Und dabei sind es Migranten, die sich für einen liberaleren Islam einsetzen. Wow. Ja, und vielleicht ein noch dickeres Ding kommt jetzt auf jeden Fall, weil es gab einen Vortrag an der Deutschen Journalistenschule in München, im Haus von der Süddeutschen Zeitung sitzt die. Und das war von, wie hieß dieses Ding, irgendwas mit Living the Muslim Story hieß es. Die Initiative The Muslim Story. Und die haben wohl bei dieser Veranstaltung, die da war, explizit dazu geraten, dass man diese Herrschaften hier, den Herrn Schreiber ist da, glaube ich, der diesen Moschee-Report geschrieben hat, den Abdelsamad und den Ahmad Mansur, dass man die quasi nicht einzuladen hat als Journalisten, weil die ja nur gegen den Islam sind. Dass man von denen halt keinen Input sich holen soll, und nur positive Geschichten über den Islam erzählen sozusagen. Und das kriegt der journalistische Nachwuchs da erzählt. An der deutschen vielleicht sollten wir mal The Weltraumaffen-Story auflegen, und dann gehen wir da hin und erklären den Leuten, dass sie zu Themen, die sich mit Männern irgendwie befassen, keine Anne Vizorex oder Ingrid Brodnix einladen dürfen oder so. Oder einfach die Leute, die wir nicht mögen oder so. Shahak Shapira solltet ihr nicht einladen, den mag ich nicht. Ja, aha. Ladet alle ein und lasst die reden, aber einfach nur in einer Journalistenschule schon von vornherein die Leute drauf eintrimmen, wie sie Bericht zu erstatten haben, damit man in existierenden Institutionen hochkommt, weil nichts anderes ist es. Man sagt den Leuten so, wenn ihr in Etabliertes rein wollt, dann müsst ihr so und so Bericht erstatten, und dann geht es schon, und wenn ihr über die Bericht erstattet, seid ihr auf euch alleine gestellt. Das ist sozusagen eine Vorauswahl, damit man dann ein bestimmtes Narrativ innerhalb von Institutionen prägen kann. Und wenn man mir dann erklärt, so, ja, politische Korrektheit ist übertrieben, diese Leute, wenn man denen nicht zuhören darf, dann haben wir ein richtig übles Problem in unserer Gesellschaft. Also ich Mir wird es da ganz graus. Da kann ich, in China kann ich das noch respektieren. Da wird richtig zensiert. Dann ist es weg. Dann ist es Bums. Aber das hier, so tun, als ob man in einer offenen Gesellschaft lebt und dann ganz klare Haltung und Linie den jungen Leuten, die das Schreibhandwerk und das Journalistenhandwerk lernen wollen, denen von vornherein eintrimmern. Ja, guck, doch so und so und so muss der Diskurs verlaufen, ansonsten seid ihr außerhalb des Hauptstroms. So. Richtig übel. Richtig übel. Naja, für die Muslime halt. Ne? Also das ist ja quasi in deren Interesse. Und das ist ja auch das, was die neuen deutschen Medienmacher jetzt, muss man halt sagen, so machen. Da muss man halt feststellen, dass das auch deren Hauptding ist, weil das ist ja auch so eine Migrantengruppe und ich höre die aber auch nur über Muslime nölen. Also ich habe noch nicht gehört, dass sie sich darüber beschweren, dass irgendwie, keine Ahnung, Briten in Deutschland irgendwie nicht genug in den Medien stattfinden oder Amerikaner oder so. Oder Chinesen. Ja. Also. Und das ist oder ja auch so ein Ding, ne, sich hinstellen zu sagen, so der Abdel Samad, das ist Hassrede, was der macht. Und das ist nicht in unserem Interesse. Und die geben wir auch diese, darf ich da auch nochmal sagen, für Leute, die uns noch nicht so lange gucken, haben wir uns auch bei ewigen Zeiten schon mal angeschaut. Wundert mich auch bis heute, dass da noch keiner irgendwie drauf angesprungen ist. Vielleicht passiert das ja auch irgendwann nochmal. Diese Formulierungshilfen, die da rausgegeben werden von den neuen deutschen Medienmachern, obwohl ich glaube, hier der Dingens, na, wie heißt er? Ach Mensch, es gibt diesen einen Journalisten, das Name mir gerade nicht einfällt. Christian Wegner? Genau, ja, der hat da mal drüber geschrieben, glaube ich, aber das ist auch der einzige. Formulierungshilfen, institutionelles Framing, nennt man das auch. Ja, Neusprech. Dass die deutsche Öffentlichkeit so harte Angst davor hat, dass die Menschen eigenständig denken. Ich finde es einfach nur faszinierend. Dabei ist die einzigste Freiheit, die du wirklich hast, Dinge für dich selber herauszufinden. Aha. Und das will man den Leuten auch noch nehmen. Ja, und das schlägt jetzt auf jeden Fall die Brücke zu der ganzen Blutwurst-Geschichte. Die wir ja diese Woche Blutwurst. Da hatte ich ja erstmal von der Dr. Lale Akgün, deren Name mir auch irgendwas sagt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall schreibt die hier, dass es halt alles Mögliche da gegeben haben soll. Das wäre halt einfach ein Buffet gewesen. Flying Buffet, wie sie hier schreibt. Häppchen ohne Ende. Unter anderem eben auch kleine Schälchen Blutwurst mit warmem Kartoffelsalat. Hätte es da gegeben. Und das, also diese Veranstaltung wäre auch außerhalb von der eigentlichen Islamkonferenz gewesen, schreibt sie ja auch. Was, ja, also es gab auch alkoholische Getränke, Rot- und Weißwein, verschiedene Biersorten und da ist keiner ausgerastet, nur wegen doch, der Drecksblutwurst? Doch, die sind auch ausgerastet, deswegen. Das wurde auch angesprochen. Also ich meine, das ist eine Konferenz. Auf einer Konferenz treffen sich ja dann nicht nur Muslime. Ja, außerdem ist das der, auch andere außerdem Menschen. Ist das nicht die Konferenz direkt, sondern der Empfang zu der Konferenz, wie die Dame hier schreibt. Also das war noch nicht mal so quasi, dass das in der Mittagspause quasi auf der Konferenz gewesen wäre, sondern das war halt abends woanders. Ja, ich kann, ja, also sich überhaupt über sowas zu echauffieren. Ich meine, wenn ich in irgendeinem anderen Land bin und da werden Sachen gegessen, die ich nicht essen möchte, dann versuche ich die irgendwie zu umschiffen oder versuche halt irgendwie ess was anderes. Wenn es ein Buffet ist, nichts ist einfacher als auf dem Buffet halt sich ein trockenes Brötchen zu nehmen, wenn man das andere nicht will oder so, wenn man Hunger hat oder ganz zu verzichten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Deswegen Buffet aufzumachen. Sehr ja. Tolerant. Das ist genau der Islam, den wir brauchen können. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass das alles so passiert ist, weil das hat auf jeden Fall hoffentlich, also hat mal ganz anschaulich demonstriert auf jeden Fall, woher der Wind weht, ne? Weil diese ganze, eine der Hauptsprüche zu dieser ganzen Islamkonferenz ist ja immer so nach dem Motto, ja, ne, wie war es mit dieser Bertelsmann-Studie? Gut integriert, aber nicht akzeptiert irgendwie so, ne? Von wegen, ja, die Muslime, die sind ja eigentlich komplett da, aber die bösen Deutschen, die mögen die halt nicht haben. Und ja, man muss denen ja nur so ein bisschen entgegenkommen, damit die sich ein bisschen wertgeschätzt fühlen und so. Und jetzt haben sie es mal erlebt, wie man sich an so einer Scheiße da irgendwie hochzieht. Und das ist ja nur der Gipfel des Eisberges. Also man muss das einfach als Fakt jetzt festhalten, dass die Leute diese Sachen halt eben nicht nur für sich meinen. Ne? Die meinen halt nicht so, ich will keine Blutwurst essen, gib mir keine Blutwurst, sondern die sagen halt, keiner hat das zu haben in meiner Anwesenheit. Das ist alles dreckig und so und da sollten sich alle nachrichten. Und das ist so, ja, das schlimmste Level von Frömmigkeit halt, so zu sagen, irgendwie alle müssen jetzt nach meiner Nase tanzen. Und das ist da keine Fringe-Meinung. Da gab es da so einige Leute und Menschen drumherum, die das gemeint haben. Und ich habe sogar hier den einen grünen Abgeordneten, den türkischen, da irgendwas zu reden hören, von wegen, das wäre ja so respektlos und so. Er wäre 20 Jahre lang schon irgendwie unterwegs, aber sowas hätte er ja noch nicht erlebt und das wäre so respektlos. Wo ich mir auch denke, ja, herzlichen Glückwunsch, dann weißt du jetzt wahrscheinlich, wie sich irgendwelche Neonazis fühlen. Die können auch sagen so, ja, ich lebe ja seit 20 Jahren so, irgendwelche Muslime habe ich ja noch nie gehabt, das ist aber respektlos. Ja. Sehr lustig finde ich auch, dass im Nachklapp zu dieser Geschichte der Ayman Masiek da vom Zentralrat der Muslime gesagt hat, das Personal beim Innenministerium müsse geschult werden, damit sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Da frage ich mich halt wirklich, wie frech kann man werden, bevor man irgendwie eine Klatsche kriegt? Großartig, weil eigentlich sollte das Innenministerium jetzt sagen, wissen Sie was, Herr Masiek, Sie müssen ja nicht mehr kommen. Nee, aber ich Sie müssen nicht, Sie dürfen nicht mehr kommen. Ja. Wie kann man nur so verblendet sein und nicht sehen, dass das auf Unruhen in der Zukunft hinausläuft? In 10 Jahren, 20 Jahren? Also mit allem Respekt und glaub an, was du willst. Ich finde es besser, wenn du Atheist bist, aber ist mir egal. Aber wenn es wirklich am Essen auf einem Buffet scheitert, das macht mir einfach nur Sorgen für die Zukunft. Da bin ja, ich, das zeigt ja auch ganz klar, dass es nicht an den bösen Rassisten oder an dem Patriarchat oder irgendwas liegt, sondern es liegt an dem, was im Kopf dieser Leute sich festgesetzt hat und keinen Platz für anderes lässt. Ja, und was man auch nicht haben will, was mir in diesem Zusammenhang auch richtig aufgefallen ist, Vielfalt will man nicht haben. Ansonsten würde, wenn das jetzt wirklich ein Wert wäre von den Leuten, die Vielfalt, dann würden sie ja einfach nur daneben stehen und sich sagen, so, ach, ist das schön, da ist ja für jeden was dabei. Die einen können sich irgendwie eine Blutwurst nehmen und so. Wenn es ihnen danach ist, aber sagen wir ja. Da vorne ist Koscher, weißt du, da ist Koscher, da ist Halal, da ist Blutwurst. Wir leben in der Vielfalt. Juhu, Diversität ist Stärke. Ja. Aber es geht nicht um Diversität ist Stärke, es geht um Appeasement. Das ist das Wort, woran ich suche. Appeasement ist das. Naja, ich meine, Vielfalt für die anderen und Eintönigkeit für mich ist das. Ja. Also die anderen haben mich gefälligst als Vielfalt zu haben, aber ich brauche die anderen nicht haben, weil ihr müsst jetzt geschult werden, so, damit ihr mich auch respektiert, bla bla bla. Ja, und der absolute Super-Kommentar dazu kommt jetzt. Ist mittlerweile gelöscht worden, aber ich habe es zum Glück vorher archiviert. Deutsch-Türkische Akademiker e.V. Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, wir hätten es zwar nicht für Möglichkeiten, aber es ist geschehen. Unter Ihrer Schirmherrschaft hat die Peinlichkeit der Makulatur eines Dialogwillens mit Muslimen in Deutschland tatsächlich die vorherigen Theaterstücke übertroffen. Allerdings waren in den vorherigen Anläufen zumindest rudimentäre Ansätze von gegenseitigem Respekt und Versuche von Empathiebekundung zu erkennen. Empathie, ihr habt doch mal Empathie mit den armen kleinen Muslimen. Unter Ihrer Schirmherrschaft ist sowohl der Respekt als auch die Empathie vollends verloren gegangen. Ja? Schirmherrschaft und Theater, das sind schon so Begriffe, die irgendwie, ich finde es interessant, so, das wirkt so, ihr steuert es von oben und ihr steuert es, um für uns Theater zu machen. Man verarscht uns, wir wurden schlecht behandelt. Mhm. Weißt du, dieses Ressentiment, das ist dieses eigenbrödlerische, stumpfe, eintönige, was da so mitschwingt. So. Und ich mag diese Eintönigkeit überall nicht, wo ich sie sehe. Die gibt es in vielen verschiedenen Formen und Farben. Also, aber es ist dieses... Die ganze Show wirkte eher wie ein Versuch, die Bundesverfassung zu unterminieren, indem man als exekutive Staatsgewalt mündige Menschen mit dem Deckmantel des Dialogversuchs vorschreibt, wie sie ihre Religion auszuüben zu haben. Ja, weil der Seehofer da auch stand und gesagt hat, ist die Blutwurst, ist sie. Ja, aber jetzt doch mal ernsthaft, wenn es dir wirklich so wichtig ist, warum lebst du denn bei Kuffars? Ich meine das wirklich nicht böse, aber wenn mir das so wichtig wäre, dann würde ich einfach dorthin gehen, wo es genau so läuft, wie ich das gerne haben würde. Weißt du, irgendwo nach Pakistan oder nach Anatolien oder ich weiß nicht wohin, aber ich kann einfach nur den Kopf schütteln, so. Das soll Diversität sein. Das ist Multikulturalismus. Das ist das, was die Grünen machen. Und das ist das, was einen Bürgerkrieg vorbereitet, der in der Zukunft irgendwann kommt. Weil Frankreich sehen wir doch, was passiert. So, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. So, die Unverbesserlichen, ja, am Ende läuft es auf Konflikt hinaus. So, ich tue mich schwer nachzuvollziehen, wie man das nicht sehen kann, warum das Böse endet, wenn es in die Richtung geht. In den letzten Monaten haben Sie entgegen der Äußerungen der Bundeskanzlerin gesagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Auf der Islamkonferenz war allerdings die Botschaft, dass Muslime zu Deutschland gehören. Wie differenzieren Sie das? Ja, seid ihr denn doof? Ist doch eigentlich ganz einfach. Der Islam ist das Glaubensgebäude und Muslime sind Leute, die diesem Glaubensgebäude anhängen. Ja, aber das verstehen Also die nicht. Und da wollen die nicht so haben. müssen wir uns das vorstellen wie Christ ohne Christentum. Oder 56-prozentigen Whisky ohne Alkohol, wie einen Fernseher ohne Bildschirm. Mächtige Bildsprache, Leute, aber halt trotzdem wahnsinniger Ja, Blödsinn. aber muss man halt so sehen, dass sie das definitiv so sehen. Mit anderen Worten muss man so verstehen, dass sie da nicht von zu trennen sind. Und da muss man dann mal ganz klar die Konsequenzen draus ziehen, würde ich sagen. Mussten, ach Gott, unter ihren Gästen waren Personen wie Frau Seran Ateş, Ahmed Abdel Samad, die auf offensichtlich rassistischen und islamophoben Plattformen der AfD und der österreichischen FPÖ gern gesehene Gäste sind. Was meinen Sie, wie sich Ihre übrigen Gäste gefühlt haben, als Sie diese obskuren Gestalten, die jedem Muslim, die ihrem eigenen soziologischen Kolore nicht in die Kragen passt, als minderwertige Menschen diffamieren, in einer Dialogplattform vor die Nase gesetzt haben? Mussten diese offensichtlich islamophoben Gestalten, die schon durch ihre Anwesenheit jede konstruktive Plattform abwerten, dann auch wirklich mit 15 Personenschützern des LKA antanzen. Ja, weißt du denn, warum die diese Personenschützer Pass haben? auf, wird noch Weißt du denn, besser. vor wem die geschützt werden sollen? Vor Muslimen, die ihren Glauben zu ernst nehmen. Ja, wenn die Muslime sich nicht so scheiße benehmen würden, die Extremistischen, dann könnten diese Leute ganz ohne Personenschützer auf deine Veranstaltung kommen. Ich glaube es einfach gar nicht. Obskure Gestalten, das klingt für mich schon nah an totalitärer Propaganda. So dieses Ja. Abwerten von politischen Gegnern zu obskuren Theater. Gestalten. Ja, was für Theaterinszenierung, obskure Gestalten, Schattenspielerei und so. Seran Artes ist furchtbar. Wenn du verstehen möchtest, warum der Mittlere Osten so oft in Flammen steht, versuch Seran Artes zu verstehen und warum es ihr so schlecht geht mit ihrer Freiheit, die sie versucht hier zu leben. Das ist relativ einfach, oder? Lies von Abdel Samad ein paar Bücher. Bringt dir alles mehr wie 100 Talkshows, die über Islam gehört hat zu Deutschland oder nicht? Ja, der konservative Islam, der ist in der Reformation, der versucht in die Moderne einzutreten und er hat einige Schwierigkeiten, das umzusetzen, dass er ja tatsächlich in Vielfalt und Harmonie mit anderen leben kann. Also, Ja, ich würde auch eher sagen, ist in der Reformation insofern, dass es wieder mehr Fundamentalismus gibt. Ja. Aber er ist halt in der Schwebe. Irgendwann die Schwebe muss in irgendeine Richtung gehen, aber er ist ja, in der Schwebe. Anders kann ich es nicht sagen. So. Und der Punkt 5 ist ja wohl, ich meine, da wird immer von Feministinnen gesagt, dass der Islam irgendwie nicht kritisiert werden darf. Und dann kommt Punkt 5. Was war mit der nordrhein-westfälischen Integrationsministerin los, der Frau Güler los? Wurde sie spontan in ihren jungen Jahren von plötzlichen postmenstrualen Wechseljahrssyndromen überrascht und wollte auf der Islamkonferenz mal auf gut Deutsch die Sau rauslassen? Oder war das der armselige Versuch, ihre Kritik von islamischer Kleidung bei Frauen mit einem gänzlichen Widerspruch zu brillieren, indem sie tiefe Einblicke in ihre Persönlichkeitsstörung gewährte? Hatten Sie nicht das Gefühl, dass sich Frau Güler im November erkältet bei dem wenigen, was sie auf der Islamkonferenz anhatte? Herr Bundesminister, es laufen speziell in der männlichen Community noch bis zur Stunde Wetten, ob die Frau Güler einen Schlüpfer angehabt hat oder nicht. Wir erwarten Aufklärung. Ja. Herr Bundesinnenminister, hatten Sie sich nicht zwischendurch mal die Befürchtung, dass sich Frau Güler in ihre Rolle als Kim Basinger in Basic Instinct vertieft und für einen kurzen Augenblick die Beine spreizt und sie nunmehr vollkommen aus dem Konzept bringt? Jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, dass das ein Satirebeitrag ist. Ist es nicht. Ist es aber nicht. Oh Gott. Sie haben auf der Islamkonferenz Schweinefleisch im Buffet servieren lassen. War das jetzt ein peinlicher Versuch, den Muslimen zu zeigen, wo der Hammer hängt und was ihre Erwartungshaltung ist? Oder haben Sie die Organisation des Caterings einem unterdurchschnittlich intelligenten Schimpansen überlassen? Wenn das nicht der Fall sein sollte, planen Sie diese Schweinerei demnächst auch beim Zentralrat der Juden durchzuziehen? Oder möchten Sie alternativ auf einer Versammlung mit Hindus etwa frische Kuh servieren lassen, um eigene manifestierte Minderwertigkeitskomplexe auf eine perfide Art und Weise zu bekämpfen? Frische Kuh. Ja, lustig, ne? Wie diese Leute irgendwie, Juden, Hindus und so, die brauchen keine Konferenz in diesem Land. Da braucht man sich nicht ewig drüber zu unterhalten, welche Sachen wir jetzt noch irgendwie für die machen müssen oder welche Probleme die irgendwie haben und dass sie nicht hinkommen und was weiß ich nicht, was alles. Brauchen die irgendwie gar nicht. Sehr merkwürdig. Wie würden sie sich eigentlich fühlen, wenn ihnen zum Beispiel bei einem Staatsbesuch in einem fernöstlichen Land eine lokale Köstlichkeit wie gepökelte Ratte oder ähnliches von ihrem Gastgeber bewusst angeboten wird? Wie kann man unbewusst etwas anbieten, frage ich mich, aber gut. Ja, dann habe ich ja eben gesagt, entweder man versucht, sich da rauszulavieren oder man beißt in den sauren Apfel, in dem Fall die Ratte, die gepökelte, oder man lässt es auf ein Fauxpas ankommen oder, ja, aber... Glaubt ihr, dass Ratte wie Hühnchen schmeckt? Weiß ich nicht, aber ich meine... Ich habe Hunger. In Südamerika könntest du gut gebratenes Meerschwein angeboten bekommen. Und da kannst du dich jetzt ekeln oder nicht oder was. Und dann solltest du dir überlegen, was dir wichtiger ist. Halt deine diplomatische Mission in dem Fall. Oder deine eigene Ekelschwelle. Und danach kannst du dich dann entscheiden, wie jeder mündige Mensch. Ja. Das ist auf jeden Fall die Kim Basinger hier unten. Und die hat zu wenig an, oder ja. Was? Weil sie einen kurzen Rock trägt. Ja, Feministinnen, das sind eure Verbündeten. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was dieses Logo bedeuten soll von der Deutschen Islamkonferenz. Sind das so irgendwie Luftgewehr-Einschusslöcher oder wie? Nee, rechts die drei leeren Köpfe, das sind die, die türkischen Akademiker und wo schwarz, rot, gold, das sind wir. Ach so. Okay. Könnte sein, ja. Das sieht ein bisschen aus wie das Ladelogo von Red Dead Redemption 2. Ja, schönen Abend. Guten Abend allerseits. Schönen Abend, Price. Hallo, Price. Das sieht aus wie zur Blutwurst. Oh Gott. Dieser Ladebildschirm. So, ne? Das ist ja. So wie bei Windows. So. Wenn Windows lädt, dann die Schwarz-Rot-Gold rotiert dann immer so. Wir sind gerade bei den besten Häppchen gekommen. Echt? Faszinierend. Das Ding ist doch auch, wenn ihr sowas mit dem Essen ganz wichtig ist, dann ist dir die Reinheit wichtig und dann bist du halt einfach schon ein bisschen in die fundamentalistische Richtung abgerutscht, wenn dir die Reinheit so wichtig ist. Und ich meine es nicht böse, aber du bist halt auf dem Holzweg. So, dieses, wir müssen rein sein, ja, das hatten wir in Deutschland schon mal. So. Da wollten wir den Volkskörper reinhalten und hier will man den Glaubenskörper reinhalten. Ich mag es, also du darfst ruhig rein sein, aber eine Obsession mit Reinhaltung, da habe ich einfach Vorurteile, die ich glaube ich nie abbauen werden kann. So, ich kommt mir mit einem Geschmäckle darüber, sage ich jetzt mal so. Und ja, auf jeden Fall. Fundamentalistische Strukturen. Auf jeden Fall also. Muss ich sagen, großes Lob an Herrn Seehofer für diese Islamkonferenz, weil seine Vorgänger, die waren ja da, naja, deutlich anders unterwegs. Also zum Beispiel den Herrn Abdel Samad, Der war, glaube ich, schon einmal irgendwie eingeladen, aber das ist ja jedes Jahr und danach, glaube ich, dann nicht mehr. Und den nochmal wieder einzuladen, auf jeden Fall noch die Frau Artes und ich denke mal, diese Kim Basinger wird wahrscheinlich auch nicht so doof gewesen sein. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Was ich sehr unterhaltsam finde, ich bin inzwischen auf der Seite der deutsch-türkischen Akademiker unterwegs hier. Okay. Ja. Was sind die Ziele der DDA? Es braucht eine neue Community, die nicht mehr unterscheidet, wie religiös jemand ist oder wie seine Meinung zu Atatürk ist. Wir wollen diese neue Community sein. Wir wollen die kulturelle Identität der türkischen Community schützen, also seid ihr Nazis. Rieche ich da etwas Erdogan? Gar nicht, nee, nee. Sehr schön ist auch Ihr Impressum. Diese Seite befindet sich im Aufbau. Sämtlicher Inhalt hat derzeit keinerlei rechtliche Ausstrahlungskraft. Scheinbar studieren die türkischen Akademiker nicht Jura, ja. Nee, Finde das ich auf gut. jeden Fall nicht, nee. Ach Gott, ey. Wie möchte die DDA diese Ziele erreichen? Gemeinsam mit dir. Wir schaffen mit unserer Website, unseren sozialen Kanälen eine Plattform für die Community. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Satire-Seite haben die auch. Müssen wir uns auf jeden Fall mehr näher anschauen für einen zukünftigen Stream, die Seite von denen. Okay, Sicher klappe ich unterhaltsam. jetzt noch mal kurz die Sachen von Price auf. Price, bist du jetzt da, oder? Ja, natürlich. Ja, danke, dass du gewartet hast. Okay, fearful of bias, Google blocks gender-based pronouns from new AI-Tool. Ja, das ist ein Artikel, den ich sehr interessant fand, weil hier ein paar kleine Informationen drin waren, die zusätzlich nochmal interessant sind. Also, es geht im Endeffekt darum, Gmail hat quasi für 11% seiner Benutzer ein Tool, ja, was quasi komplette Sätze vorschlägt. Also, du schreibst einen Satz. Und Google schlägt dir den nächsten Satz vor. Ja, also nicht nur ein Wort, wie man das von Autocorrect kennt, sondern einen kompletten Satz. Und in der Testphase von diesem Tool haben die festgestellt, ja, das funktioniert nicht so super mit der Genderzuordnung. Wenn man beispielsweise sagt, man trifft sich mit einem Geschäftspartner, dann wird halt, ja, dann nutzt dieses Tool immer die männliche Form, wenn ein Satz vorgeschlagen wird, sowas wie, ja, wollen Sie ihn auch kontaktieren? Ja, da nimmt halt diese AI in Anführungszeichen immer die männliche Form. Und das kann natürlich gar nicht sein, weil wir kennen das doch alle, wenn man mal ein Wort falsch geschickt hat, wie peinlich das ist, ja. Und wenn Google so in seinem E-Mail-Service dieses Autocorrect anbietet und dann wird irgendwer falsch gegendert, oh nein. Da hat Google richtig Angst vor, nicht unbedingt verklagt zu werden, aber halt irgendwie in ein falsches Licht gerückt zu werden. Und deswegen werden jetzt quasi, ja, also diese gesamte Sprachengine, die nutzen im Backend, wird jetzt nochmal darüber überarbeitet, dass jedes Mal, wenn halt, ja, also, dass halt diese Situationen komplett vermieden werden. Also, dass es quasi jegliche maskuline oder feminine Zuschreibung einfach, ja, die wird einfach rausgecodet und es kommt einfach gar nicht mehr vor, um diesen Fehler quasi zu vermeiden. Sehr interessant, ja. Finde ich einen ziemlich, ziemlich starken Eingriff in diese ganze Sache, weil man sagt einfach, ja, wir nehmen das einfach komplett raus. Es wird einfach keinerlei Gender-Zuschreibung mehr erfolgen in den vorgeschlagenen Sätzen. Und ja, ich meine, das lässt tief blicken, wie es bei Google aussieht, ne? Was die für Prioritäten haben. Ja, und generell ein sehr interessanter Artikel. Wie gesagt, ein paar Nuggets sind noch drin. Da geht es darum, wie Google Gmail benutzt, um Daten quasi zu schürfen von den ganzen Benutzern und das halt in ihrem Backend verarbeitet. Ja, ich nutze selber auch Gmail und teilweise war mir doch nicht so ganz bewusst, wie krass das da doch analysiert wird alles. Ja, naja. Ja, Pets don't want to be emotional support animals. Hier geht es nochmal um das semi-lustige Thema von ja, Haustieren auf Flügen, irgendwelche Flugpassagiere, die sagen, ja, ich habe psychologische Probleme und deswegen brauche ich mein Haustier. Das muss dabei sein, sonst kann ich nicht fliegen. Sehr viele Leute benutzen das einfach nur, um, ja, damit sie ihr Haustier einfach mitnehmen können in Urlaub, damit das Haustier nicht in irgendeiner Box im Frachtraum sein muss oder so. Aber das hat mittlerweile so eine Überhand genommen, dass, ja, also es hat Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Das hatten wir ja hier auch schon mal angesprochen mit diesem interessanten Beispiel, dass eine Fluglinie sich geweigert hat, einen Pfau mitzunehmen. Ein Pfau, ja. Also ein Pfau im Flugzeug wäre schon ziemlich seltsam. Ja, hatten wir hier schon mal. Das ist alles weiter, Pfauenhass. Bitte? Das ist genau, Pfauenhass. Ja, ich finde auch eh, dass diese Pfau-Männer da nicht so sehr eingeschleust werden sollen. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ist zum Beispiel Ponys, ja, es gibt Fälle, wo Leute Ponypferde mit ins Flugzeug genommen haben und das ist erlaubt, ja, also nur um die Ausmaße nochmal darzustellen, aber die meisten nehmen halt Hunde mit und ja, die Hunde sind teilweise nicht so ganz stubenrein, deswegen, ja, so wie die Fluglinien heutzutage funktionieren, werden die Sitze nicht immer so komplett gereinigt, sondern einfach nur mal abgebürstet. Ja, und da haben sich so einige Passagiere beschwert wegen Hundehaaren, wegen Fäkalien, Exkrementen und anderen Sachen. Ja, also im Moment gibt es, es hat mittlerweile so einen Überhand genommen mit diesen Tieren an Bord, dass einerseits die Fluglinien immer mehr Beschränkungen machen, dass die Passagiere dagegen aufbegehren. Und jetzt hat man in einer Studie festgestellt, das ist sogar nicht gut für die Tiere. Ja, wenn man beispielsweise einen blinden Hund hat, ein extra trainiertes Tier, was auf Stresssituationen trainiert ist, das ist in Stresssituationen halt nicht seinem Instinkt folgt, sondern seinem Training folgt. Das sind Hilfstiere, aber das sind nicht diese Emotional Support Animals. Ein Emotional Support Animal kann quasi jedes Haustier sein. Und man hat halt festgestellt, diese Tiere brauchen eigentlich besonderes Training. Ansonsten ist das nicht so ganz gesund für die, so oft zu fliegen beispielsweise. Ja, da. Naja, also das, ich finde das Thema einfach wirklich sehr lustig. Oh Gott. Beste Video, Alter. Es gibt nämlich auch in der Bevölkerung einen breiten Konsens, dass es eine Begrenzung des Migrationsdrucks auf Europa und Deutschland geben muss. Und es gibt diesen Konsens auch hier im Haus. Es gibt nur eine Truppe, eine Fraktion, die überhaupt kein Interesse daran hat, dass es zu einer Begrenzung des Migrationsdrucks kommt. Die AfD hat ein vitales Interesse an chaotischer, ungeregelter Migration. Sie hat ein vitales Interesse daran, dass der Migrationsdruck auf Deutschland und Europa nicht abnimmt, sondern steigt, weil chaotische Zustände, weil ungeregelte Migration der Nährboden für die Rechtspopulisten und die rechten Hetzer sind. Und deswegen sind die gegen den UN-Migrationspakt. Und deswegen sollten wir schon aus diesem Grund alleine hier gemeinsam zusammenwirken, um den auf den Weg zu bringen, weil es Nährboden ist für Rechtspopulisten und weil der Migrationsdruck auf Deutschland und auf die Europäische Union gesenkt werden muss, statt gesteigert werden muss. Oh Mensch, Konstantin, Grunde, die werden dir diese Scheiße jedes Mal unter die Nase reiben, wenn irgendwas schief läuft in nächster Zeit. Das musst du doch wissen, Mensch, Junge. Ja. Schon allein deswegen. So ein Unsinn. Ach. Ja, also im Grunde hat ja die AfD, also die sind ja am Bürgerkrieg in Syrien verantwortlich. Weil ja, das auch. Für ihre ja. Machtergreifung. Die haben ja mit Trump und mit Putin zusammen den Gaddafi bombardiert. Und weißt du, also die haben das alles inszeniert, weil Gründe. Ich meine, klar, ich tue jetzt übertreiben, aber Mensch, Konstantin, ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Ich halte es nicht aus. So, ich bitte nicht. So, FDP, Selbstaufgabe oder ich. Was, vor so allem wird mir nicht klar, warum der Migrationspakt, der offensichtlich dafür da ist, um Migration in noch größerer Zahl zu ermöglichen, jetzt auf einmal was ist, der das Migration eindämmen soll. Ja, es kommt halt darauf an, wie man das lesen will. Ne? Also es geht halt darum, dass irgendwelche Transitländer ja die Leute gut behandeln sollen und so. Und es gibt dann Leute, die dann da reinlesen, so nach dem Motto, dann brauchen die ja nicht mehr weiter, weil die ja schon gut behandelt werden. Aber ja. Ja, das haben wir ja jetzt gerade in der Mexiko-Situation sehr gut gesehen, wie toll das funktioniert. Die mexikanische Regierung hat gesagt, hey, ihr könnt doch hier bleiben. Die Leute haben gesagt, nee. Und diese Unterstützung der Bevölkerung für die Leute hat sich auch relativ schnell verflüchtigt. Also, und am Ende waren sie dann an der Grenze und haben die Leute da mit Steinen beworfen. Super. Läuft. Und weiß nicht, was, wenn man das in Vertragsform gießt, ob das was ändert. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, eine Zusatzinfo zu der ganzen Sache mit diesem Migrant Caravan, der in Mexiko gerade unterwegs ist. Ich habe da nichts zu eingereicht, aber nur so nebenbei. Sehr viele von diesen Leuten sind ja aus Honduras. Ja, und in Honduras gab es ja vor ein paar Jahren so einen kleinen Staatsstreich, der teilweise von Amerika unterstützt wurde. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Da werde ich nächste Woche mal eine Quelle zu einreichen. Nur das als kleiner Hintergrund zu dieser ganzen Migrant-Caravan-Sache in Amerika macht das Ganze sehr interessant. Ja, Honduras ist auf jeden Fall ein richtiges Shithole-Country. Und das ist ja auch einer von diesen Sachen, immer wenn diese Statistiken rauskommen, wie viele Morde es gibt und so, ja, was sie dann gerne rauslassen, weil sie dann nämlich den riesen Balken für Amerika eine ganze Ecke kleiner machen müssten. Um das genau, nur mal als Beispiel, der Bruder vom amtierenden Präsidenten ist jetzt gerade quasi verhaftet worden wegen internationalem Drogenhandel in Milliardenhöhe. Ja, tolles Land. Ja, es gibt nur eine einzige Truppe hier im Bundestag, die kein echtes Interesse an der Begrenzung der Korruption hat, die FDP im Bundestag, weil das nämlich ihr Nährboden ist. Ups, kann das auch. Ja. Das nächste Ding ist ja, weißt du, Migrationspakt. Ja, ich will auch, dass die Leute im Norden Afrikas sich gut behandeln und dass der Staat da keinen Mumpitz macht. Aber wenn es so einfach wäre, warum hat man denn nicht schon vor 40 Jahren einen Brief geschrieben an verschiedene afrikanische Staaten? Bitte kein Bürgerkrieg, bitte Menschenrechte einhalten. Ja, dazu passt dieses hier eigentlich ganz gut. Also das ist bisher das Beste, was ich gelesen habe über diesen ganzen Migrationspakt-Krempel hier vom Thilo Sarrazin, war auch gut. Und er schreibt quasi auch, dass man halt eben vermeidet, diese ganzen Probleme überhaupt anzusprechen in diesem Pakt, die es halt gibt mit irgendwelchen Entwicklungsländern und so und den Ländern, wo die Leute rausfliehen und so. Also bei denen ist quasi alles, da redet man nicht drüber und man spricht das nicht an, dass irgendwelche Despoten da irgendwie rumwursteln und deswegen die Leute irgendwie fliehen müssen oder so. Und stattdessen beschäftigt man sich dann mit irgendwelchen Symptomen. Und er meint halt auch, dass die Leute sich halt, also dass sich die Leute halt so an irgendwelche Verträge sowieso ständig nicht halten. Er macht so ein paar Beispiele irgendwie mit den Sachen zum Euro und so, wo halt eben auch alle sagen so, ja, je nachdem, wie es uns passt, ne, halten wir uns dann dran, halten uns nicht daran. Und im Endeffekt kann das dann halt darauf hinauslaufen, dass halt auch diese ganzen Effekte alle verpuffen, die so ein Konstantin Kuhle dann da irgendwie gerne haben möchte. Aber wir sitzen dann in Deutschland und sagen dann irgendwie so, ja, müssen wir jetzt hier aber, also hier sind noch so Beispiele drin, wie, das hatte ich jetzt auch überlesen wohl, als ich mir das durchgelesen hatte, also jetzt den Pakt, dass irgendwelche Überweisungen irgendwie besser gehen sollen und so, also dass die Leute halt leichter Geld irgendwie in ihre Heimatländer schicken können und solche Dinge. Ja, das ist die ganze Remittance-Problematik. Da hatte ich sogar mal was zu eingereicht. Wir sollten da wirklich noch mal ein kleines Paket schnüren. Ich suche noch mal meine Quellen zusammen. Ja, es kann auch sein, dass wir das drin hatten damals. Also es ist ja auch schon, wir reden da ja auch schon seit Monaten drüber, über dieses Ja, seit der Davos-Sache. Seit Davos ist das auf unserem Radar und es kommen halt immer mal wieder so kleine Titbits. Das haben der Abel und ich auch schon festgestellt. Ich suche noch mal die ganzen Quellen zusammen, da machen wir vielleicht noch mal ein kleines Extra-Video dazu. Weil seit der Macron halt auf Davos die ganze Sache präsentiert hat, in Trump-Manier, möchte ich nochmal sagen. Ja, von Anfang an waren die Probleme ja offensichtlich. Ja, und jetzt, ich finde das sehr interessant, dass es jetzt langsam auch mal in den Nachrichtenzyklus geschafft hat. Nach ein paar Monaten. Ich wollte noch zum Thilo Sarrazin sagen. Habe ich mir sein Buch Deutschland schafft sich ab mal zu Gemüte geführt. Und ich, also damals, als das rausgekommen ist, war ich noch eher mehr links, sage ich jetzt mal. Und ich habe damals auch nur über die Medien erfahren, so dass das natürlich ein hochrassistisches Buch ist, was man nicht lesen sollte. Und so der immer wieder gesagt, dass das einen toxischen Diskurs angestoßen hat. Und ich muss sagen, vieles in dem Buch haben wir hier genauso schon wiedergegeben von dem, was er gesagt hat. Und ich fand in dem Buch nichts, mit dem ich nicht irgendwo konform war. Und ich muss sagen, das ganze Trara in den Medien drumherum, ich verstehe das nicht, wieso das entstanden ist. Ja, das und auch zum Beispiel, ja, also, ich glaube, da haben wir ja gerade ein bisschen was gesehen mit den Leuten von der Islamkonferenz, ne? Also da unter dem Gesichtspunkt verstehe ich es halt schon, wie das Trara entstanden ist. Und ja, ich habe ja auch sein letztes Buch jetzt auf jeden Fall gelesen und das sind auch lauter Quellen, die wir bei den Weltraumaffen auch schon gehabt haben. Und wenn ich dann immer so Sachen höre wie, ja, die Thesen von den Sarrazin müsste man sich mal anhören oder so, was hier die Ria Schröder von den jungen Liberalen gemeint hat, wo ich mir so denke, nee, welche Thesen denn überhaupt? Weil also zumindest in dem letzten Buch, was ich jetzt gelesen hatte, da gibt er sich eigentlich alle Mühe, überhaupt gar keine Thesen zu formulieren. Also da geht es eigentlich nur um irgendwelche Dinge, die halt irgendwelche Studien dazu erfasst haben. Und dann gibt es höchstens mal eine Einordnung im Sinne von, ja, nicht falsch verstehen, so nach dem Motto, natürlich muss man sich die Einzelfälle angucken und so. Aber da gibt es jetzt keine Thesen, da gibt es keinen irgendwie, und deswegen brauchen wir den Ethnostaat oder irgend so ein Scheiß. Ja, komplett gar nicht. Also wirklich. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, war es so, dass der Großteil des Buches gar nicht kritisiert wurde, sondern halt nur ein gewisser Paragraph oder ein gewisses Kapitel, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, wo halt so gewisse biologische Determinismen von ihm postuliert wurden. Und da haben sich alle Leute dran aufgehangen und haben gesagt, ja, weil das Kapitel da drin ist, ist das ganze Buch schlecht. Wenn du es jetzt gerade noch frisch in Erinnerung hast, ist dir dieses Kapitel auch besonders aufgefallen? Nein, das ist gerade der Punkt. Also ohne Spaß, Deutschland schafft sich ab. Das ist, wenn das Anstoß erregt, dann bin ich eigentlich noch viel trauriger über den Zustand der Intellektuellen in der Republik. Also ernsthaft, weil ich fand das Buch nicht schlimm. Also da kam auch nichts Schlimmes. Also er hat überall nur Studien zitiert, die ordentliche Wissenschaft sind, und Wissenschaftler haben gesagt, ja, er hat Studien zitiert, die so erschienen sind. Das ist alles kein Mumpitz, wo ich es nicht nachvollziehen kann, warum man sich darüber so aufgeregt hat. Genauso auch der neue Tugendterror. Fand ich auch gut. Fand ich klasse. Und sehr zurückhaltend. So zurückhaltend, dass du zum Teil schon manchmal ein bisschen gelangweilt bist, wenn du es liest. So. Also nicht nachvollziehbar von meiner Warte aus. Also guter Mann. Ja, genau. Das Tugendterrorbuch hatte ich auch gelesen und halt eben das Neueste von ihm. Das Neueste hatte ich noch nicht, aber Europa braucht den Euro nicht, der neue Tugendterror, und Deutschland schafft sich ab. Neue Medien in Deutschland. Das Neueste ist ja das Islambuch quasi, wo er sich speziell über den Islam äußert. Die meisten Sachen, die da halt drin stehen, sind auch Sachen, die auch beim Abdel Samad und so stehen könnten. Ja, das hier habe ich eingereicht, einfach nur mehr oder weniger wegen diesem ersten Satz oder im zweiten. Von Berlin aus sind Medien tätig, die an der Grenze zwischen linkem Aktivismus und Journalismus agieren. Finanziert werden sie aus Russland. Ja, also das ist Faktenfinder mal wieder. Und wie man also so ignorant sein kann, auf der einen Seite immer zu behaupten, es gibt ja diese Bedrohung durch einen aktivistischen Journalismus gar nicht. Aber wenn die Russen das finanzieren, dann ist das natürlich gegeben. Wenn das von irgendwem anders, ob der jetzt Soros heißt oder Giffey oder Kahane finanziert wird, ist das völlig in Ordnung, anscheinend. Aber wenn die Russen das machen, wobei ich das auch nicht verstehe, warum die Russen linken Aktivismus finanzieren, wo die doch sonst immer eher als rechts dargestellt werden in unseren Medien. Ah, das geht auf den Dugin zurück. Der geht einfach nur an die Ränder und will Ultralinke, Ultrarechte stärker sehen, und dann machen sie eine Show, wo sie irgendwie blackpillen und auf beide Ränder zeigen und sagen, guck mal, alles voll schlimm. Das ist so ein bisschen so die Mache, die sie machen. Mhm. Aber daran jetzt sozusagen einen Untergang der Gesellschaft zu sehen, oder, ist halt auch übertrieben. Also so wie jetzt hier gewarnt wird, meine Güte, Alter. Da gibt es doch einen Haufen Finanziers, die man sich mal ordentlich angucken könnte. Das wäre doch schön, wenn man das überall machen würde. So, dann wäre das auch irgendwie nice. So, dann wüsste man, wo Geld und Macht herkommt. Also das Buch Meinungsmacht passt ja dazu auch ganz gut, wie transatlantische NGOs sich so verteilen in die Medienlandschaft. Das ist doch alles interessant, aber halt nur, wenn du das dann grundlegend machst. Wenn du es dann nur mit Russland machst, Leute, ich weiß nicht. So. Ja, mich frustriert das auch immer, dass ich mir denke so, warum gebt ihr euch immer nur Mühe, diese ganzen Sachen aufzudecken und warum nehmt ihr das immer nur ernst, wenn es um Russland geht? Es geht, ja. Es gibt doch auch andere... Ja, andere Länder, andere Leute, die solche Sachen machen. Aber bei Russland wird immer unterstellt, ja, das ist so, das passiert so. Und da gibt man sich auch wirklich Mühe und zeigt diese ganzen Netzwerke auf und so weiter. Aber bei fast allen anderen Themen wird das total verleugnet und wird direkt gesagt, so, nee, das ist ja, das machen ja nur die so. Ja, meine Theorie ist ja, es machen alle so. Natürlich machen die Russen das, aber alle machen das. Alle. Also, alle. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das der, dass die AA-Stiftung aus dem Kreml eine Spende bekommt und sich dann die Medien auf die AA-Stiftung stürzen. Oh, das wäre so schön. Ich sag's euch ehrlich. Ja gut, ich meine, das wäre auch direkt aus dem Dugin-Playbook, wenn das passieren würde, oder? Ja, wortwörtlich. Also, aber ich würde das so feiern. Oh, das... Was ein schöner Gedanke. Ja, ich finde das auf jeden Fall so lustig. Hier Berichte drehen sich um Ausbeutung, Neokolonialismus oder auch ökologische Themen. Ja, klingt nach progressiven Krempel, den ihr ganz prima findet sonst. Ja. Ja, ich meine, die versuchen halt auch ein gewisses Publikum zu aktivieren. Ja, ich meine, ich bin jetzt einfach mal böse. Ja, aber es hat ja nicht nur eine Seite nützliche Idioten gepachtet, ne? Wenn andere Leute es mal versuchen, bitte. Warum nicht? Ja. Poppige Social Media Inhalte werden auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht, ohne Hinweis auf die Finanzierung durch russische Staatsmedien. Oh, ich finde, wir haben so einige Hinweise für Finanzierung, die fehlen innerhalb der Medienlandschaft. Ich finde das klasse. Ich sag also, nur hier, was wir vor 2 Wochen hatten. Missy Magazin und komischer Wodka. Ja. Vor allem, wie hier auch der Gensing einfach im Brustton der Überzeugung von russischen Staatsmedien spricht. Stell dir mal vor, das macht jemand mit auch nur einem Hauch konservativer Ansicht in Deutschland. Staatsmedien, so sprechen nur Nazis. Punkt. Ja, ist ja hier drin auch schon verlinkt, ne? Das Ding so. Was ist Staatsfunk? Was unterscheidet die Öffentlich-Rechtliche von einem Staatsfunk? Da gibt's. Oh Gott. Beim Staatsfunk gibt's nur einen Freundeskreis und beim Öffentlich-Rechtlichen gibt's 2. Einen roten und einen schwarzen. Also wenn man sich das hier anguckt, ne, Nawai wiederum hält 49,09%, bla bla bla bla bla bla. Wie gesagt, ich finde es ja ganz gut, wenn das mal hier so ein bisschen aufgedröselt wird, aber warum nur bei dem einen Feindbild das irgendwie gerade passt? Ja, allgemein würde sowas, also die ganzen Firmenkonstrukte sind ja undurchschaubar mittlerweile geworden, ja, aber allgemein wäre es gut, wenn es nicht nur immer Thema wäre, wenn Russland Thema ist. Ja, es wird langsam langweilig. Ja, sind wir wieder bei Russland. Russland und die Ukraine. Ja, ich meine, Nachrichten aus der Ukraine sind ja generell mit Vorsicht zu genießen. Zu dem Schluss bin ich gekommen zumindest. Das ist ein etwas längerer Artikel, der einfach mal die ganzen Verhältnisse nochmal aus pro-russischer Sicht, sage ich direkt, darstellt. Das sieht man jetzt im Archiv nicht, aber hier ist es ist sogar ein Bild vom FSB quasi das Artikelbild gewesen, was ich erwähnenswert finde. Steht da auch Bild FSB Krim. Ja, es gab einen kleinen Zwischenfall und zwar sind 3 ukrainische Militärboote wollten ins Asowsche Meer fahren, quasi durch die Meerenge bei der Krim durch und haben sich nicht an die vor 6-7 Jahren vereinbarten Kommunikationsregeln gehalten und sind deswegen von der russischen Marine aufgebracht worden. Und es gibt sehr viele Theorien von ganz vielen verschiedenen Seiten. Einerseits, dass die Russen halt provozieren und einfach nur die Muskeln spielen lassen wollten, warum auch immer. Andererseits, dass die Ukrainer sagen, ja, wir müssen Russland jetzt provozieren, warum auch immer. Die haben gerade ihre Überseebrücke zur Krim fertiggestellt. Die Russen meinten so, ja, es könnte sein, dass da Anschläge geplant werden auf diese Brücke. Mehrere ukrainische Politiker haben sich auch dahingehend geäußert, dass Anschläge auf diese Brücke doch bitte verübt werden sollen. Das sei mal erwähnt an der Seite. Und ja, diese ganzen Fakten und noch so ein paar mehr Kleinigkeiten werden in diesem Artikel mal so ans Licht gebracht. Wie gesagt, durchgehend pro-russisch der Artikel geschrieben. Allerdings ergibt das Ganze schon so einen gewissen Sinn. Deswegen wollte ich den mal hier mal empfehlen zum Durchlesen, weil was man in der Tagesschau hört von dieser Krim-Sache, das sind ja nicht ausreichende Informationen, sage ich einfach mal. Der Artikel, der füllt so ein paar Fragezeichen doch ganz gut aus. Ja. Haschi. Ach ja, eine Sache sei noch erwähnt, und zwar die Ukraine will aufgrund von diesem Zwischenfall jetzt das quasi den Ausnahmezustand im Land ausrufen. Und das stößt sogar in der Ukraine selber auf sehr große Kritik, weil die Leute in der Ukraine selber sagen, ja, wegen diesem kleinen Zwischenfall sollen wir das jetzt machen, wo wir mit der Armee im Donbass gegen die Leute vorgegangen sind. Nicht mal da haben wir den Ausnahmezustand ausgerufen und jetzt sind bald Wahlen. Könnte da vielleicht ein Zusammenhang bestehen? Also die ganze Aktion ist sehr seltsam. Naja. Apropos seltsam. Wenn ihr Fragen zur Nord Stream 2 Pipeline habt, dann werden die hier in diesem Artikel relativ schön beantwortet. Ich weiß, das Thema hatten wir auch schon öfters mal und irgendwie kommen die Medien nur drauf, das richtig zu besprechen, wenn der Trump das mal erwähnt. Zumindest kommt es mir so vor, ich kriege es in meiner Blase nicht mit, dass das auch einfach mal so ein Thema ist. Aber das wird halt ganz schön drauf eingegangen, wie halt sozusagen der deutsche Weg ist, auf der einen Seite Sanktionen in Richtung Russland zu verhängen, auf der anderen Seite aber auch bestimmte Kooperationen einzugehen, sozusagen, ja, so ein Mittelweg so, auf der einen Seite ablocken, auf der anderen Seite versuchen auch Beziehungen wieder aufzubauen. Und was man oft vergisst, ist, wenn von außen die Forderung kommt, dass die Deutschen das doch nicht machen sollten, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen und es gibt in Deutschland keine Gesetze, so ein Unternehmen, so ein Unterfangen zu verbieten. Also selbst wenn die Politik sich daran stören würde, müsste man erst Gesetze schaffen, das wirklich verbieten zu können. Also, ja, war ein schöner Artikel. Ja, generell hatten wir es ja auch schon mehrmals, die gesamte Angelegenheit, um es nochmal in zwei Sätzen zusammenzufassen, wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir durch unsere ausgerufene Energiewende sehr stark abhängig sind von Erdgas. Ja, weil sehr viele von den sogenannten erneuerbaren Energien ja, einfach damit sie eine gewisse Netzstabilität erzeugen können, brauchen die eine Abfederung durch Gaskraftwerke. Das ist einfach so, ja. Das hört sich seltsam an, aber das ist einfach so. Und deswegen braucht Deutschland immer mehr Erdgas. Woher können wir denn Erdgas bekommen? Wir bekommen Erdgas von Norwegen, was gut ist, aber das ist nicht ausreichend für uns. Und wir bekommen Erdgas aus Russland. Da steht die Infrastruktur, die ist da. Wir können noch Erdgas bekommen aus Afrika, allerdings gibt es da keine Infrastruktur. Und wir werden jetzt bald Erdgas bekommen aus Amerika. Und da wird die Infrastruktur ja jetzt gebaut. Das hatte ich ja in einem Artikel vorletzte Woche. Da wird im Endeffekt das Gas, das Fracking-Gas, das billige Fracking-Gas in Amerika, wird verflüssigt, in Tanker geladen und wird in Spezialterminals hier in Europa wieder entladen und in das Netz eingespeist. Allerdings braucht man da diese speziellen Terminals für. So, ja, es ist ein sehr, sehr riesiges Thema und ich möchte nochmal betonen, das Ganze hängt mit der Energiewende zusammen, weil wir wegen der Energiewende so abhängig vom Gas sind. So, sollte man mal drüber nachdenken. Why Nations Fail. Also ich habe ja schon mal das Buch Blank Slate empfohlen. Und ich, bevor ihr Why Nations Fail lest, bitte lest erste Blank Slate. Aber wenn ich meinen Zuhörern ein anderes Buch wirklich sehr nahelegen könnte, wäre es Why Nations Fail. Das Buch erklärt sehr gut, warum Länder sich unterschiedlich stark entwickeln und warum Armut in der dritten Welt nur sehr bedingt etwas mit Reichtum in der ersten Welt zu tun hat. Und das Buch ist einfach sehr gut geschrieben, sehr informativ geschrieben. Und ja, lest es euch durch. Why Nations Fail. Sehr gutes Buch. Tja, und ohne es zu spoilern, was ist so die Quintessenz? Gibt es so zwei, drei Sachen, auf die man achten muss? Oder ist es schon sehr viel komplexer? Eigentumsrechte und eine bestimmte Effizienz bürokratischer Strukturen und ja, halt Rule of Law. Also muss sich darum kümmern, dass halt Gesetze eingehalten werden, muss sich darum kümmern, dass Eigentumsrechte gefördert werden. Desto stärker das Eigentum geschützt ist, desto eher entsteht Wohlstand in deinem Land. Und du musst danach schauen, dass deine Institutionen nicht extrahieren von den Menschen, sondern halt einen Benefit den Leuten geben. Also du kannst einmal eine Institution so aufbauen, dass sie Wettbewerb klein hackt, und einmal kannst du eine Institution so aufbauen, dass sie bestehenden Wettbewerb etwas besteuert. Und oftmals ist das Problem in Dritte Weltländern, dass Privateigentum zu wenig geachtet wird, Menschen dadurch keinen Grund haben, eigene Geschäfte aufzumachen und die Institutionen dann auch noch eine negative Auswirkung darauf haben, auf die Geschäfte, die es gibt. Und dadurch entsteht ein Haufen Armut. Und es hat nur sehr, sehr bedingt wenig mit uns zu tun, wie wir wirtschaften, sondern ja, an die eigene Nase packen und die Institutionen in Ordnung bringen. Das ist zum Teil auch nicht so einfach. Ein bisschen Kolonialgeschichte steckt mit drin, so ganz leicht hier und da. Das wird im Buch sehr gut erklären. Und denn das Problem ist aber, wenn du mal eine Institution unter Kolonialzeit hattest, die ausbeuterisch war, dann musst du die nicht weiterhin ausbeuterisch sein lassen, sondern kannst auch irgendwann mal umschwenken zu einer Institution, die einfach Eigentumsrechte respektiert und Menschenrechte. Also, dass du halt vor Gericht einklagen kannst und nicht den Polizist bestechen musst. Und Möglichkeiten der Reform sind klar, werden im Buch auch sehr gut erklärt. Und zusammen mit Blank Slate ist das, finde ich, zwei von den wichtigsten Büchern, die man sich so durchlesen kann. Also, aus meiner Sicht. Und hier haben wir den Adam Thierier. Der hat vor 20 Jahren ein Poster gehabt. Da hatte man die vier großen Riesen, die das Internet dominiert haben. Weißt du, die hegemonialen Firmen, die Monopole aufgebaut haben. Und das war einmal Prodigy, American Online, MS Network und CompuServe. Und die haben mal das Internet komplett bestimmt. Und wenn ihr euch anguckt, wie sich Google daneben benimmt oder wie Twitter mit der freien Rede umgeht, immer dran denken, so die Firmen, die mögen jetzt mal ganz groß daherkommen und wirken, die sind aber nicht ganz so stark, wie es das den Anschein hat. So. Am Ende wird sich das durchsetzen, was halt die Freiheit liebt. Und nicht das, was versucht, ja, Macht aufzubauen und auszuüben. Es wird eine Weile dauern, aber ja, Monopol kann einfach gebrochen werden. Und vier große Spieler können auch einfach verschwinden. Da habt ihr es. Ja, das ist eine Sache, die ich aus Amerika auch immer wieder von bestimmten Leuten höre. Also ich sag mal, wir sind in Deutschland ja auch nicht in der besten Situation, was Telekommunikationsanbieter und sowas angeht. Da kommen wir später auch nochmal zu. Aber in Amerika ist es teilweise wirklich so, je nachdem, wo man wohnt, hat man die Auswahl zwischen einem Anbieter. Ja, hier bei uns kann man wenigstens Telekom, Unity Media, Telekolumbus, keine Ahnung, verschiedene Sachen wählen, egal wo man ist. In Amerika ist es teilweise so, dass es teilweise wirklich nur einen Anbieter gibt. So, und der Markt in Amerika ist halt extrem konsolidiert. Und im Gegensatz dazu ist der Markt hier in Europa extrem reguliert. Und wo da die Unterschiede bestehen, da kommen wir später nochmal zu. Aber ich meine, es ist natürlich offensichtlich, wo der Nachteil liegt, wenn man nur einen Anbieter wählen kann. ne, ist man dem total ausgeliefert. Ja, und da leitet das Archiv nicht da, jetzt kommt's. Eine relativ große Studie hat sich damit beschäftigt, wie denn die genetischen Voraussetzungen für ADHS sind, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und man hat Fortschritte gemacht, man kann noch keinen genetischen Test machen in die Richtung, oder zumindest ist der nicht so vielversprechend, aber man hat halt eine Genome-Wide Association Study gemacht und man kommt bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Front voran, sozusagen. Und ich fand das nicht schlecht. Es war eine ziemlich große Studie. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass eine Metastudie, die 19 Studien zusammengefasst hat, bei der man 15 Millionen Kinder sich angeschaut hat, die erfasst wurden innerhalb der Studien, festgestellt hat, dass, obwohl es genetische Gründe gibt dafür, dass man ADHS hat, ist es in der Schule oftmals der Fall, dass die jüngsten Kinder damit diagnostiziert werden, was darauf hinweist, dass Lehrer eine Unterentwickeltheit des Kindes für eine geistige Störung halten. Und das ist gar nicht gut. Also beim ADS so auf der einen Seite eine Überdiagnostizierung, eine Fehldiagnostizierung. Auf der anderen Seite ist dann sozusagen, wenn man sich dann mal mit der Kritik an der Diagnose auseinandergesetzt hat, das ist wichtig nicht zu vergessen, dass es halt eine reale Krankheit ist, die du besitzen kannst, die halt auch genetisch ein Stück weit erklärbar ist. Und es ist nicht so, dass das nur eine Modeerscheinung ist. Auch wenn es in der Mode ist, dass man es bei jungen Kindern zu oft diagnostizieren. Ja, das ist so ein Thema, wo ich mir denke, da wird einfach zu genau hingeschaut. Da gibt es nicht genug Freiräume für die Kinder, ein Spektrum zu entwickeln, was als normal angesehen wird, sondern da wird jedes Verhalten wird direkt auf die Goldwaage gelegt und gesagt, zack, einmal schlechte Noten, einmal auffällig, jetzt ist mein Kind hat ADHS für die nächsten 4 Jahre und muss Ritalin schlucken oder irgendwie sowas. Wenn es nur Ritalin ist und wenn es ja nicht gleich Amphetamine verschreiben. Also. Amphetamine, oh Gott. Werden auch verschrieben, zum Teil für Kinder macht man nicht mehr so häufig, hat man aber früher auch stark gemacht. Also, ja, also die Noten in Mathe und in Sport werden dann auf jeden Fall steigen, aber sonst bin ich mir nicht so sicher. Beschwerden über Bauchschmerzen und so sind dann weiter verbreitet, was dann auch nicht so gut ist. Apropos Bauchschmerzen, hier in dieser Studie Opinion Formation at Dynamic Networks Identifying Conditions for the Emergence of Partisan Echo Chambers. Da unten gibt es 4 Bilder. Das 4. Bild, also das ganz rechte Bild, wenn du das anklicken könntest, Chris, das wäre hervorragend. Da würde ich uns allen was zeigen wollen. Es ist ja visuelle Darstellung, wie sich Moment, was soll ich jetzt anklicken? Das 4. Bild, also das ganz rechte. Images from this publication unter den Keywords. Das 4. Bild mit den Bobbeln, mit den blau-roten. Achso, okay, das hier. Genau, genau. Und da kann man ganz gut sehen, wenn es dann lädt, wie sich das verhält, wenn man eine homogene Gruppe anguckt, in dem Fall Kongress, USA, wenn man mehr und mehr Partisanship vorfindet, also sozusagen die Gegenseiten nicht mehr miteinander sprechen. Und gleich ist es soweit, da sehen wir das schöne Bildchen. Da habt ihr es. Guckt mal 49, wie sie da verbandelt waren. Und 69 war es ein richtig schöner Kreis. Da war Einheit. Und 79, da war auch so ein bisschen deformierte Einheit. Aber zwischen 89 und 2009 ist schon eine ganz schön große Veränderung entstanden. Und das heißt ja oft, Trump hat die Gesellschaft gespielt. Balten, und da muss ich immer so sagen, ich glaube zwar schon, dass es große Männer gibt oder große Frauen, die die Geschichte beeinflussen können, Gerade aber in der Politik ist es eher so, dass es eine Stimmung ist, die vorhanden ist, eine längerfristige Entwicklung, die sozusagen bestimmte gesellschaftliche Energien an den Tag legen und dann ein Politiker daherkommt, der das halt versteht, diese Energie zu nutzen, sozusagen. Und es doch immer darum geht, dass die Spaltung in den USA so furchtbar ist. Also, und da habt ihr ein ganz schönes Bild davon. Also. Und diese Trends können teilweise auch befeuert werden. Mich erinnert das an eine andere Sache, suche ich auch raus mal für nächste Woche, aus Amerika, wo das ideologische Verhalten von Republikanern und Demokraten in Amerika quasi gemessen wurden, wie weit die auf dem jeweiligen Spektrum sind. Ja, und dass sich quasi die Kurve auf der Republikanerseite ich sage jetzt mal ein bisschen rechts vom moderaten Spektrum mehr oder weniger stabil gehalten hat, mit einem sehr hohen Peak beim moderaten Spektrum auf der konservativen Seite, währenddessen auf der liberalen Seite, also der demokratischen Seite, sich die Kurve sehr abgeflacht hat. Das heißt, man hat sehr viele Social Justice Demokraten, die sehr weit links sind, aber auch sehr viele fiskal-konservative Demokraten, die weiter auf der ja, Neokon-Seite sind, sage ich jetzt mal. Das fand ich sehr interessant. Das spiegelt das ja auch so ein bisschen wider hier. Ja, wortwörtlich. Also. Und in den USA gab es ja Polarisierung auf der demokratischen Seite. Also wurde es stärker. Republikanische Seite ist etwas ausgeglichener. Also. Luca Hammer, oh je. Ja, der alte Luca. Aber in dem Fall muss ich sagen, jetzt bin ich mal gar nicht wie immer am Schimpfen, sondern ich fand das eine ziemlich interessante Geschichte, die er hier gepostet hat. Geht um eine Studie zur Mediennutzung von jungen Menschen in Deutschland, 12 bis 19 Jahre. Und da haben wir zum Beispiel, was er ja auch gleich anspricht, Gaming, digitale Spiele. Haben wir 43% der Mädchen, wenn du ein bisschen runterscrollst hier auf dem Bild, 43% der Mädchen in dem Alter und 73% der Jungs spielen Computerspiele. Was ja irgendwie gar nicht zu dem passt, was uns seit Jahren irgendwie erzählt wird, dass das absolut gleich wäre und dass Spiele sich jetzt endlich mehr auf die neue weibliche Kundschaft einstellen müssen, etc., pp., xyz. Offensichtlich in Deutschland unter jungen Leuten zumindest ist das nicht so, wie das uns gerne erklärt wird. Also, wo haben wir denn? Da war noch ein sehr interessantes Teil. 64% der Mädchen spielen zum großen Teil auf Smartphones. Also von den 43%, die Computer, also die Videospiele spielen mehr als die Hälfte diese Videospiele auf ihrem Smartphone, meine Mädchen. Auch wieder im Zusammenhang mit den ewigen, endlosen Diskussionen zum Thema Mädchen oder Frauen und Videospiele scheinen doch diese Vorurteile zu großen Teilen zuzutreffen. Zum Beispiel, dass es nicht so viele Spieler weiblichen Geschlechts gibt wie männlichen und dass zudem weibliche Spieler auch eine andere Art von Spielen bevorzugen als oder eine andere Plattform für ihre Spiele bevorzugen als die männlichen Kollegen. Und dann gab es auch noch irgendwo ein Ding, wo es darum ging, dass Jungs viel öfter den Chat eines Videospiels dazu nutzen, sich auch über Dinge zu unterhalten, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Da war auch irgendwie ein relativ großer Abstand von weiblichen zu männlichen Spielern, dass also weibliche Spieler das Spiel gar nicht so als sozialen Ort begreifen, wie das männliche tun. Womit halt auch dieser ganze, oh, es muss aufhören, dass Frauen im Multiplayer spielen irgendwie harassed werden, ist das auch irgendwie offensichtlich so nicht stimmen kann, wenn... Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil das widerspricht so ein bisschen meiner persönlichen Erfahrung. Weil das ist anekdotisch, das interessiert keinen mal. Ja, aber gut, anekdotische Evidenz wird auf den Tisch gelegt, ja. Also wenn ich mit irgendwelchen Typen oder irgendwelchen Mädels spiele, dann ist es oft so, dass die Mädels das als sozialen Raum nutzen und auch über irgendwelche anderen Sachen reden. neben dem Spiel und die Kerle eher sich aufs Spiel konzentrieren. Also fast immer ist das so. Aber Das ist natürlich anekdotische Evidenz. Ich meine, kommt sicherlich Hammer, auch so kann ich bisschen. Nicht das Wasser reichen wissenschaftlich. Ne? Also da muss ich schon meinen Hut ziehen, ne? Vor der geballten Fachkompetenz. Es kommt sicher auf das Spiel an, das du spielst. Ich meine, in World of Warcraft hast du deutlich mehr Zeit, dich nebenbei über irgendwas zu unterhalten, wenn du nicht gerade in einem Raid bist, als wenn du jetzt irgendeinen Shooter spielst oder so. Ist ja auch klar. Oder ein Civ. Ja. Civ. Naja, ich meine, meine Erfahrungen beziehen sich hauptsächlich auf GTA. Da kannst du jetzt drüber denken, was du willst. Das ist ja wie ein Hybrid aus World of Warcraft an einem Shooter. Ja, wahrscheinlich hat man bei GTA auch nur die ganzen toxischen Gamerinnen, ne? Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Mhm. Was jetzt versteigert wird, hat sehr kurze Reichweiten. Ja, so. Als eingehenden Satz möchte ich nochmal auf den Artikel von vorhin zurückkommen. Und zwar in Amerika haben wir eine Situation, dass der Markt weitestgehend dereguliert ist, aber der Staat den Unternehmen Vorschriften macht, wie die das Spektrum quasi von der technischen Seite her bespielen sollen und das auch überprüft. In Deutschland ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Staat das Monopol über die Frequenzen hat. Diese Frequenzen werden versteigert an die jeweiligen Unternehmen und die Unternehmen haben dann die Verpflichtung, das technisch ordentlich umzusetzen und der Staat überprüft das nicht. Da lasse ich mich gerne korrigieren, aber so hatte ich das bis jetzt verstanden. Das zeigt, wie seltsam unser Mobilfunk und genereller Internetmarkt ist. Ja, jeder, der mal im Ausland unterwegs ist, wird das merken, dass irgendwie im Ausland das Internet viel billiger ist als in Deutschland. Und das liegt halt daran, dass der Staat halt die Frequenzen versteigert und die Unternehmen den Staat bezahlen müssen und erstmal diese Kosten wieder reinholen müssen, was natürlich an den Kunden weitergegeben wird. Offensichtlich. Ja. Hier geht es jetzt um 5G. 5G ist der nächste Standard, der etabliert werden soll. Der gilt als Meilenstein und als Voraussetzung für das Internet of Things und andere Buzzwords. Was ich sehr interessant fand, in diesem Artikel wird ein Dissens sehr deutlich, und zwar von dem Chef der Bundesnetzagentur und vom Bundesinfrastrukturminister. Und zwar, wenn man einfach mal, kannst du ein bisschen runterscrollen, Chris, einfach nur zwei Paragraphen, da wird es einfach, da wird die Problematik direkt klar. Ich habe ja vor ein paar Wochen auch schon mal einen englischsprachigen Artikel eingereicht und die Technik hat halt einfach gewisse Begrenzungen, ja, ich zitiere jetzt einfach mal. Die Diskussion über Flächendeckung war nach den Worten von Hohmann, das ist der Chef der Bundesnetzagentur, physikalisch fehlgeleitet. Die Reichweite liegt bei ein paar hundert Metern, vielleicht bei einem Kilometer. Flächendeckung würde hier sehr viele neue Funkstationen im hohen Hunderttausender-Bereich erfordern. Und das für jeden Netzbetreiber, sagt Hohmann. So, ich finde das einfach sehr schön, weil hier der Typ, der die technische Ahnung hat, sagt, flächendeckend wird 5G nicht realisierbar sein. Und ein paar Paragraphen drunter sagt der Bundesinfrastrukturminister, ja, wir werden dafür sorgen, dass es flächendeckend eingeführt wird. Im Jahr 2023. Ja, also stellt euch darauf ein, nutzt weiterhin 4G. Es wird weiterhin teuer bleiben, es wird wahrscheinlich sogar noch teurer werden, weil die Leute, weil die Telekommunikationsunternehmen die Kosten für 5G, die sie kaufen müssen, erstmal umlegen werden, bevor das Netz überhaupt nutzbar ist. Und es wird frühestens nutzbar sein 2023, wenn überhaupt. Tja. UN-Beauftragter. Deutschland hat beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz massiv gepatzt. Ja, das NetzDG lässt grüßen. Ja, täglich grüßt das NetzDG. Ja, im Endeffekt schaut euch an, was der UN-Beauftragte dazu zu sagen hat. Er hat im Endeffekt genau die gleichen Kritikpunkte, die wir ja auch geäußert haben. Unter anderem, dass halt es eine sehr willkürliche Definition gibt, was jetzt im Endeffekt wogegen durchgegriffen werden muss. Ein Richtervorbehalt ist nicht vorgesehen in dem Gesetz. Das heißt, die Unternehmen sind im Zugzwang und werden wahrscheinlich eher löschen, als dass sie Sachen überprüfen werden, einfach weil es günstiger, kostengünstiger ist und weil sie es auch nicht wirklich überprüfen können, weil die Richtlinien nicht eindeutig sind. Deswegen werden sie wahrscheinlich das sogenannte Overblocking betreiben. Und ja, dann noch so ein paar andere Details in dem Artikel. Ja, das NetzDG, das ist so schwammig, dass es jetzt in Teilen in Russland auch schon genutzt wird und in Teilen in Frankreich auch schon genutzt wird, um politische Aktivisten quasi mundtot zu machen, wie der Artikel das äußert. Ja. Sacré Dieu, mundtot zu machen. Wer hätte gedacht, dass das NetzDG keine gute Idee ist? Aber es ist ja nur für Hassrede und Hassrede ist ja haram. Also, weißt du? Also. Ja, was mich hier sehr gestört hat, muss ich aber auch wieder sagen, es wurde halt wieder diese ganze Russland-Sache rausgekramt, wo ich mir auch denke, so ja, muss man das immer an Russland festmachen? Ja, hier wird das Beispiel genommen eines eine Aktivistin aus Russland, die in Frankreich lebt und die jetzt in Frankreich gegen Russland politischen Aktivismus betreibt, aber aufgrund der französischen Umsetzung des NetzDGs jetzt auch ihre Accounts gesperrt bekommen hat. Naja. Ja, erstes Klasse. Auf jeden Fall hat es die Menschenrechte gestärkt. Also wir haben Journalisten, die ein bestimmtes Overton-Window bereits in den Kopf gepflanzt bekommen in der Schule und wir haben Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken. Ich finde es klasse. So, ins progressive Utopia. Das wird schon. Naja, Meinungsfreiheit haben wir ja nicht. Wir haben ja die Freiheit, uns auszudrücken. Aber der Unterschied wird nicht oft genug erklärt. Ja. Leaked Documents, da ist mal wieder Thank God it's Friday, wo sich Google-Mitarbeiter freitags treffen und es war der Freitag nach der Wahl und da haben sie sich ziemlich ausgelassen. Und ich dachte, dass das schon mal geleakt worden ist und irgendwie mir wurde das als neu präsentiert und jetzt ist es aber auch nochmal aufgekommen. Ich wollte es nur noch mal erwähnt wissen. So, ich habe es mir nicht näher angeschaut, weil ich meine, mit dem Google-Memo und das, was Breitbart auch schon herausgefunden hat, wissen wir ja, dass der Wind innerhalb von Google in eine bestimmte Richtung weht. Und es ist natürlich wichtig, da Nuance zu sehen und auch nicht jetzt jedes Mal nur zu denken, Google ist einer von den Bösen. Vielleicht ändern sie sich noch mal irgendwie in eine andere Richtung. Das kann ich ja auch nicht wissen. Auf jeden Fall bleibt es weiterhin unter Beobachtung. Und mal eine positive Nachricht. Eine Studie findet heraus, dass die weibliche Genitalverstümmelung unter afrikanischen Mädchen stark zurückgegangen ist. Die Studie hatte den Fokus von, also unter 18-Jährigen, von Minderjährigen. Bei Älteren hat man nicht geschaut. Man weiß jetzt nicht unbedingt, ob vielleicht das Ritual weiterhin Bestand hat und nur später gemacht wird. Allerdings hat man zum Teil heftige Stürze gesehen von über 50%, was echt klasse ist. Also weißt du, wenn es vorher 70 waren und jetzt 20, ist das Problem nicht aus der Welt, aber es ist auf jeden Fall mal irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich fand das klasse Nachrichten, also dass das weniger oft gemacht wird. Ja, ich muss da leider doch noch mal kurz einhaken, weil ich da auch in einem anderen Kontext ein paar Informationen zu bekommen habe. Hier in dieser Studie, die hier in diesem Artikel zitiert wird, da geht es um Ostafrika. Und in West- und Zentralafrika sieht die Situation weiterhin nicht gut aus. Ja. Wobei es halt besonders seltsam ist, weil Westafrika ja der englisch- und französischsprachige Teil ist. Aber trotz der kulturellen Auseinandersetzung mit den europäischen Kulturen ist es da weiterhin verbreitet. Ich finde das so seltsam. Naja. Aber gute Erwähnung, das mit dem Ostafrika, das hätte ich erwähnen sollen. Lügen-Able. Tränengas wurde unter Obama einmal pro Monat an der Grenze benutzt und letztens hatte man in der Medien ein großes Tram-Tram drum, dass unter Trump Tränengas benutzt wird und da habt ihr den Bias. Ja, die ganze Angelegenheit ist halt wirklich sehr seltsam. Das ist dieser Migrant Caravan, der derzeit in Mexiko unterwegs ist. Habe ich vorhin ja schon was zu gesagt, dass sehr viele Leute aus Honduras sind und dass da die Hintergründe auch sehr interessant sind. In Beziehung auf die vorige amerikanische Administration. Und ja gut, hier geht es auch um Obama. Ja, alle Leute haben sich halt darüber aufgeregt. Halt ein paar Leute haben die Grenze gestürmt und dann haben die Grenzbeamten Tränengas halt über die Grenze drüber gesprüht, was sie so auch nicht hätten dürfen, bla. Und ja, vor allen Dingen, ja, irgendwer hatte das gemeldet, als Trump setzt Chemiewaffen ein. Ja, weil es halt, ja, das ist halt der Punkt. Die haben halt das Tränengas gesprüht und das hat halt gewisse internationale Verträge über Chemie, Kalien, Waffen, Einsatz, bla bla bla, weil es halt über die Grenze drüber war. Ja, aber das ist halt der Punkt. Ja, soweit ist jetzt, wie kann das, die Frage ist doch eher, wie kann das bitte sein, dass jetzt so eine konzertierte Aktion da an der Grenze stattfindet, dass so etwas notwendig ist? Das ist doch eigentlich eher die Frage. Ja. Soweit ich weiß, ist unter der Chemiewaffenkonvention das Tränengas in Kriegseinsätzen verboten. Allerdings ist es zur Bevölkerungskontrolle erlaubt. Also nur so als Seitenende. Ja, innerhalb der eigenen Staatsgrenzen halt. Ja, genau. Also du darfst halt sozusagen nicht einen Kämpfer erst mit dem Gas schädigen und ihn dann angreifen. Das geht gegen Kriegswaffenkonvention. Außerdem, ich muss dazu noch eine Sache sagen, und zwar, viele von diesen Sachen haben sich ja an der Tijuana-Grenze quasi abgespielt. Und ich persönlich bin auch schon mal da gewesen und ich weiß, wie es da aussieht. Und das sieht wirklich aus wie in so einem apokalyptischen, dystopischen, man geht da in ein riesiges Gebäude rein und wird da durch verschiedene Schleusen durchgeführt. Und es ist wirklich sehr, sehr seltsam, was da abgeht. Und das im Hinterkopf zu haben, diese massiven Befestigungen, die da auch sind, vor 10 Jahren war das, ja, ist schon bemerkenswert, dass sich da die Leute überhaupt trauen, dagegen vorzugehen. So, weil, ja, naja, okay. So viel dazu. CPJ alarmed by detention of German freelance reporter in Venezuela. Was ist denn CPJ? Das ist eine NGO, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt, beziehungsweise Pressefreiheit. Und bei dem Reporter, der wurde vom Militärgericht einkassiert. Also das wird auch keine öffentliche Verhandlung. Und man muss jetzt hoffen, dass er wieder freikommt. Also, und das sieht für ihn nicht so gut aus. Also er war auch in Syrien und wurde dort auch mal verhaftet. Und dass dieses Mal wirft ihm militärische Spionage vor und man hat ihn halt einkassiert. Und der Gerichtssaal fürs Militärgericht ist halt auch nicht öffentlich. Und das ist eher nicht so gut, wenn einer von unseren Mitbürgern in Venezuela im Gefängnis hockt. Also. Ja, Moment mal. Ich hab mir gerade mal die Seite auch aufgerufen. Wenn du so ein bisschen runterscrollst, auch noch die Unterpartie vom Gesicht, vielleicht kennen manche Leute den Typen sogar. Das ist Billy Six. Das ist so, genau. Ein, ich sag jetzt mal, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich glaube, der hatte mal was mit KenFM zu tun und hat für Russia Today und Ruptly Berichte gemacht aus der Ukraine und aus dem Donbass. Ja, also ich dachte, so. Der hätte junge Freiheit, dachte ich. Vielleicht das auch oder vorher, aber daher kenne ich den. Nur so, ja, okay. Interessant, das hatte ich nicht mitbekommen. Der ist jetzt in Venezuela, wo ist er jetzt? In Venezuela, ja. Genau. Okay. Ja, der geht halt wohl immer dahin und macht halt die Kontra-Reportage, was auch immer. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem so halten soll, aber ja, ich hoffe, er kommt wieder frei. Sagen wir es mal so. Ja. Aber interessant, BD6. Okay. Ja, es gab ja vor einiger Zeit in China eine wissenschaftliche Errungenschaft oder eine Proklamation einer wissenschaftlichen Errungenschaft, dass ein Mensch quasi mit CRISPR ein bisschen verändert zur Welt gebracht wurde. Und jetzt hat der gleiche Doktor, der damals das verkündet hat, quasi, ja, der hat Zwillinge, genetisch manipulierte Zwillinge zur Welt gebracht. Also er hat halt die in utero genetisch manipuliert mit Hilfe der CRISPR-Methodologie, was ein Thema für sich ist. Und was er im Endeffekt wollte, ist, er wollte diese beiden Kinder gegen HIV und gegen AIDS immun machen. Und er meint, er hätte es geschafft. Ja, diese Babys sind jetzt zur Welt gekommen und er hat in Hongkong diese ganze Sache quasi vorgestellt, der Welt preisgegeben. Ja, ich meine, das ist auch eine Art von Experimenten, die man vielleicht nur in China machen kann oder vielleicht in so ein paar anderen Ländern auf der Welt, ich weiß es nicht. Und die Community, die Wissenschaftscommunity von Biologen und genetischen Wissenschaftlern aus China und international haben direkt gesagt, so ja, das ist nicht gut, das ist unethisch. Punkt 1, solche Experimente kann man einfach nicht machen, weil die Auswirkungen einfach nicht nachvollziehbar sind aus heutiger Sicht. Ja, weil wenn diese beiden Menschen jetzt ein normales Leben führen und auch Kinder bekommen, dann wird quasi dieser genmanipulierte Teil des menschlichen Genpools. Das ist ein Bedenken, was die Wissenschaftler geäußert haben. Ein anderes Bedenken ist, das hat ein bisschen was mit Eigeninteresse zu tun, dass sie gesagt haben, so ja, es gibt Tausende von Wissenschaftlern, die sich an ethischen Standards orientieren und deswegen auf solche Sachen verzichten. Und deswegen ist es nicht gut, sich da zu versuchen, sich damit jetzt einen Namen zu machen. Und allgemein finde ich das eine interessante Meldung. Ja, also genetisch manipulierte Kinder sind jetzt eine Realität, was technisch machbar ist. Ja, ich persönlich gehe einfach mal zynisch davon aus, dass es schon seit Jahren irgendwo gemacht wird, nur einfach nicht publiziert wird. Aber jetzt sind wir mittlerweile auf an einem Niveau angelangt, wo es halt auch öffentlich in der normalen wissenschaftlichen Community debattiert wird. Und schauen wir doch mal, wie die Debatte läuft. Ja, entweder haben wir in ein paar Jahren alle unsere genmanipulierten Babys oder es wird verboten. Und trotzdem gemacht. Ja, dann machen es halt nur die Reichen. Was war das? Snowpiercer oder Cyberpunk? Ich weiß nicht. In welche Richtung bewegen wir uns gerade? Das ist im Endeffekt beides halt. Also, dass das Snowpiercer da den Aspekt, dass die Reichen halt das Ganze Gute und Fortschrittliche haben und Cyberpunk hat halt den Aspekt, dass es keine Moral mehr gibt, weil die Konzerne mit ihrer Gewinnmaximierung alles bestimmen. Also, das geht beides in die Richtung. Ja. Ja, ein Argument, was ja auch sehr oft gesagt wird, warum Moral relativ ist, ist, wir würden ja in einer Simulation leben und einfach die Vorstellung, dass die Realität, die wir erleben, eine Computersimulation ist, die so fortschrittlich ist, dass wir einfach selber nicht wahrnehmen können, dass diese Simulation stattfindet. Und an sich könnte man sagen, okay, das kann tatsächlich stattfinden. Ja, wie sollen wir persönlich den Unterschied wahrnehmen können? Und jetzt haben sich ein paar Wissenschaftler mal den Auftrag genommen, zu gucken, gibt es denn irgendwas, was wir messen können, um auszuschließen, dass wir in so einer Simulation leben? Und die haben im Endeffekt etwas gefunden, und zwar ist das das geht über meinen Horizont hinaus. Da geht es darum, dass gewisse Atome in einer gewissen Art und Weise fluktuieren und das realistisch darzustellen, alleine für irgendwie einen Kubikzentimeter wenn man von einem binären System ausgeht, also 1 und 0, würde das einen Computer benötigen, um das realistisch abzubilden, der größer ist als alle Atome, die im Universum derzeit vorhanden sind, laut aktuellen Berechnungen. Ja, also es sind sehr viele Ifs und Buts, aber für Hardcore-Science-Freaks gibt es jetzt auch ein Fake-Because, warum wir nicht in der Matrix leben, sondern wir leben tatsächlich in der echten Welt und eine Simulation könnte nicht das abbilden, was wir wissenschaftlich nachvollziehen können, wenn man davon ausgeht, dass unsere physikalischen Regeln auch in einer Welt gelten, in der unsere Simulation gebaut wurde. Aber ich meine, haben die nicht per Anhalter durch die Galaxis gelesen? Wissen die nicht, dass unsere Welt in der Weltenschmiede von Magrathea gebaut wurde, extra um bestimmte Probleme zu lösen? Die Frage zu finden auf die Antwort und so? Ah. Wissenschaftler. Ja, 43. Hier haben wir einen sehr interessanten Artikel von Nature. Ist auch ein etwas längerer Artikel. Empfehle ich einfach mal durchzulesen für alle Leute, die schon mal den Begriff Chemtrails gehört haben. Ja, weil im Endeffekt geht es darum, dass sich ein paar smarte Wissenschaftler jetzt zusammengefunden haben und gesagt haben, so ja, wie wäre es denn, wenn wir nicht einfach mal so ein paar Aerosolpartikel in der Stratosphäre verschießen würden, um die Sonneneinstrahlung zu blocken, um das weltweite Wetter ein bisschen zu manipulieren. Das ist natürlich absolute Verschwörungstheorie und technisch gar nicht machbar und sonst irgendwas. Deswegen lest es einfach mal durch, Artikel von der Nature. Ja, es gibt ja verschiedene, also es gibt ja diese Verschwörungstheorie der Chemtrails, ja, dass irgendwelche Business-Airliner zusätzlich zu ihrem Treibstoff irgendwelche chemikalischen Mittel, Barium oder irgendwelche anderen Chemikalien versprühen würden und das würde als Kondensstreifen am Himmel bleiben. So, ja. Und brauchen wir nicht drüber zu reden, aber hier gibt es im Endeffekt eine konkrete Maßnahme, die genau das vorschlägt, dass nicht mit Flugzeugen, sondern mit Heißluftballons quasi in der Stratosphäre bestimmte Partikel eingeführt werden, um ja die Sonneneinstrahlung zu vermindern, um das Wetter ein bisschen zu verändern. Es gibt auch andere Programme, militärische Programme, da geht es um Radarfähigkeiten über die Erdkrümmung hinaus und dann andere Cloud-Seeding-Sache, wo irgendwelche Agrarunternehmen halt Regenwolken erschaffen mit Sodium oder Barium oder mit irgendwelchen Mitteln. Ja. Ja, aber hier geht es konkret darum, die Welt zu verändern. Und der Artikel ist sehr interessant zu lesen, weil im Endeffekt einerseits die wissenschaftliche Basis mal erläutert wird, aber andererseits auch sehr viele Wissenschaftler zu Wort kommen, die einfach sagen, seid ihr einfach crazy? Wisst ihr, was ihr damit anrichten könntet? Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Und einer der größten Kritiker, der gesagt hat, das ist absoluter Wahnsinn und die Auswirkungen kann man überhaupt gar nicht abschätzen. Der ist lustigerweise, nachdem er 13 Millionen Euro von der Bill and Melinda Gates Foundation gespendet bekommen hat für weitere wissenschaftliche Forschung, hat er das Lager gewechselt und ist jetzt einer der Hauptbefürworter dieser ganzen Theorie. Also, interessanter Artikel, lest es euch einfach mal durch. Ja, San Francisco, ja, if you're going to San Francisco, ja, wir haben ja schon oft uns über San Francisco lustig gemacht, weil die ein extremes Problem haben mit, menschlichen Urin, menschlichen Exkrementen in der ganzen Stadt auf einem Niveau, was für ein westliches, kapitalistisches Land eigentlich undenkbar ist. Und hier habe ich einen neuen Artikel gefunden und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass, wie man es auf dem Bild hier sieht, ein kompletter Pfosten auf ein Auto draufgekippt ist, weil der so korrodiert wurde, weil so viele Menschen dagegen gepisst haben und so viele Hunde. Und im Zusammenhang mit der Trockenheitsperiode und weil diese Pfosten nicht aus Edelstahl sind, sondern aus einem Plastik-Aluminium-Gemisch, ist das genug gewesen, um die Pfosten so zu zerstören, dass der eine Pfosten umgekippt ist und jetzt 13.000 solcher Pfosten in ganz San Francisco vorsorglich mal ausgetauscht werden. Weil das Problem beseitigt man am besten dadurch, dass man Edelstahlpfosten aufstellt. Was soll man sonst machen, ne? Genau, ihr Vollpfosten. Ja, aber vielleicht hat ihn jemand angesägt oder so. Ich meine, hat man das genau untersucht? Dass das halt wirklich genau untersucht. Ja, und das ist durch Langzeitkorrosion, durch Säuren im Urin. Lest euch den Artikel durch. Er ist relativ kurz, aber es ist eindeutig. Säuren im Urin. Säuren im Urin sind doch White Supremacy. In Brasilien gab es doch auch da WM-Studio, Stadion. War das? Ach, ich weiß gar nicht. Aber da gab es auch einen Fall in Brasilien. Da war ein Stadion irgendwie so gebaut, dass die Toiletten schwer zugänglich waren. Und die Leute haben dann immer hinten so ein halt eine Rinne gepisst. Und dann ist halt auch das Stadion irgendwie darin kaputt gegangen. Man muss es renovieren. Also das in großen Mengen Urin, sehr viel Säure. Also ist nicht zu unterschätzen. Also, das hat den Beton wahrscheinlich aufgeweicht. Genau. Ja, ja, nicht zuletzt. Deswegen war das ja für lange Jahrhunderte eine wichtige Ressource, um zum Beispiel Leder zu gerben oder ähnliches. Ich glaube, ich fahre demnächst doch wieder auf Auswärtsspiele nach Frankfurt. Ach, fuck, haben sie verloren. Wenn ich sowas höre. Wer nicht dabei mithilft, den Kulturmarxismus zu zerschmettern, trinkt heimlich Eigenurin. So, da habt ihr es. Mensch, ja. Kinders. Das waren die Weltraumaffen. Ja, ich wünsche allen Leuten eine tolle Adventszeit. Hat ja jetzt angefangen. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Würdest und du das bitte in Zukunft Jahresendfest nennen, damit wir unsere muslimischen Zuhörer nicht zu sehr verschrecken? Danke. Ja, Jahresendfest. Keine Ahnung. Kulturelle Gelassenheit. Das ist das liegt zur Stunde an. Also kulturelle Gelassenheit und Eigenurin. Ich glaube an und das Eigenurin. Weihnachtsschwein. Das Weihnachtsschwein. Ja, jetzt schon. Hochkultur oder Hochverrat. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und wollen euch auch nicht ohne den Hinweis lassen, dass es im Wald immer noch am schönsten ist. Und lasst euch nichts ändern. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ach, du kannst es immer so schön sagen, Emil. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.